Schönen guten Abend, hallo. 2014, Gamergate. Hier ist unsere Kritik an Gawker, Gawker Medien. Gamergate ist eine Hassgruppe, hasst sie. Presse, Gamergate ist schlecht, Quelle Gawker. 2017, Imp und Dorian und Konsorten. Hier ist unsere Kritik an Funk. Funk, sie sind Hasser, Nazis, hasst sie. Böhmermann, Quelle Funk. Ja, das Imperium schlägt zurück. Die öffentlich-rechtliche Verwertungsverwaltungsindustrie der Medienpublikation hat die kleineren Medienschaffenden aufs Korn genommen. Und solange man kein Gedicht darüber schreibt, dass man Ziegen fickt, sondern nur ein merkwürdiges T-Shirt trägt, ist man natürlich komplett unten durch. Und damit herzlich willkommen, hallo, bei den Weltraumaffen. Einen wunderschönen guten Abend. Hast du schön gesagt. Guten Abend. Ja, da starten wir direkt mein erstes Thema. Lasst die Kipper uns Juden. Antisemitismus in Deutschland ist ja ein, ja, hat ja im Moment trendet das ja ziemlich viel. Ja, sehr viele verschiedene Themen, sehr viele interessante Diskussionsrunden auch. Ja, und hier gibt es die neueste Ausprägung aus diesem Medienphänomen, sage ich mal. Da reden ja jetzt alle drüber. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es mal ausprobieren soll. Mit dem Antisemitismus. Okay. Ja, ich meine, ich bin ja eigentlich nicht so jemand, der auf jeden Trend aufspringt, aber wenn das jetzt halt so in ist. Ja, weiß ich nicht, aber du darfst auf jeden Fall auch nicht dich solidarisieren und dann irgendwie eine Kippe aufsetzen, weil das ist Cultural Appropriation, wie uns dieser Beitrag hier wissen lässt. Mehr nicht? Also ich dachte, es gibt jetzt irgendwie einen schlimmen Grund oder so dafür, dass es mit der Kippa nicht statthaft wäre. Ich finde das schon schlimm genug, so. Diesen Grund. Das ist der denkbar schlimmste Grund, was auch so. Ja, auch in dieser Hinsicht können die Deutschen von den USA lernen. In dem Land, das von versklavten Schwarzen aufgebaut wurde, jetzt ist der Bescheid. Und in dem bis heute die 60er Jahre Segregation herrschte. Das bis in die 60er Jahre Segregation herrschte, wird es heute immer wieder problematisiert, wenn sich Schwarze die schwarze Kultur aneignen, beispielsweise Dreadlocks oder afrikanische Volkstrachten tragen. Damit wird das hier verglichen mit dem Kram. Oh, was für ein dummes Geschwätz, Alter. Mein Schwiegervater, der hat auch hier Lederhosen getragen bei meiner Ehelichung seiner Tochter. Also, der ist Chinese, der stand dann da und das sah lustig aus. Weißt du, ich keine Ahnung. Das ist eigentlich ein Zeichen von, dass dein Kulturgut irgendeinen Wert hat und nicht, dass du die Menschen unterdrückst. Aber ja, kritische Theorie for the win. Man kann Solidarität zeigen, ohne sich als Opfer zu verkleiden. Und man kann symbolische Aktionen so verstehen, wie sie gemeint sind, statt sich wie ein Idiot zu benehmen. So einfach ist das. Nun, in diesem Artikel wird auch nochmal Bezug genommen auf den Gürtelangriff, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, den wir letzte Woche schon besprochen hatten. Der eine, der halt den Selbstversuch gemacht hat, mit einer Kippa durch die Gegend zu laufen und dann mit einem Gürtel attackiert wurde. Und da haben sich ja viele Leute darüber aufgeregt. Und ja, ich meine, viel bei rumgekommen ist nicht, außer dass es den Echo wohl bald nicht mehr gibt. Aber dazu später mehr. Ja, was hat das mit der Kippa-Geschichte zu tun? Das scheint ja schon eine beschlossene Sache zu sein mit dem Echo. Ich habe das jetzt auch eigentlich nicht mehr groß mit reingenommen, weil ich es auch nicht so interessant jetzt finde. Ich denke mal, zwei Tage vorher habe ich zu meinem Bruder gesagt, wart ab, das dauert nicht mehr lange und die werden sagen, dass es den Echo nicht mehr gibt, weil sie das neu starten müssen. Das ist komplett im Arsch, das Ding. Zwei Tage später kam die Nachricht. In der Tat haben die Initiatoren gesagt, dass die Marke Echo, so zerstört wurde durch diesen Skandal, dass man doch einen Reboot versuchen sollte. Genau, das war aber eigentlich klar. Ja. Also nachdem alle Nasen da und Westernhagen und Barenbäumen und sonst irgendwer seinen Echo zurückgegeben hat, war klar, dass das Ding, das würde keiner mehr annehmen. Ich nehme den Preis nicht an. Haben die denn auch ihre Preisgelder zurückgegeben, die Pernasse? Ich weiß nicht. Also wenn die Weltraumaffen ein Echo bekommen, allein für die Publicity würde ich den annehmen. Ja, gibt es auch ein Preisgeld im Moment. Ein Grimme-Preis fände ich aber. Ein Grimme-Preis wäre deutlich angemessener. Ja, Böhmermann hat ja gemeint, er will uns einen geben. Oh, der Input der Dorian kriegen auch einen? Ich glaube schon, ja. Mit Sicherheit. Ja, apropos ja. Böhmermann, ich habe gerade auf seinem Discord gesehen, dass die schon wieder jemanden rausgepickt haben auf Twitter. Die tun die ganze Zeit links rein Spam unter Marschbefehlen und dann Leute angreifen. Hervorragend. Super, ja. Ja, aber ist ja, ne, also wie war dieses Sargons-Lore von wegen, wenn ein Ideologe eine Charakteraussage über dich trifft, dann stimmt die immer über den Ideologen selbst. Ja. Oder auch, wenn wir es machen, ist es total in Ordnung. Weil die tun wortwörtlich, die spammen Links rein auf Twitter, auf Facebook, auf Twitch und dann gehen alle Leute, die auf dem Discord sind, schauen sich das an und machen dann einen Liebessturm. Also genau das, was man den anderen vorwirft, macht man jetzt selber. Aber das sind die Guten, weil Gründe. Das ist wieder absolut orwellisch, ne? Das eine ist ein Hasssturm, das andere ist ein Liebessturm. 10-Minute-Hate, 10-Minute-Love, aber dass halt die Intention die gleiche ist, egal was du dran schreibst, das verstehen sie halt wieder alle nicht. Absolut. Und ein Mod hat Adorno im Namen. Ich find's so geil. Ich find's so geil. Also ganz im Grunde genommen machen die ja das, was sie allen anderen Leuten vorwerfen, nur halt mit umgekehrten Vorzeichen, was nach deren Lesart das Ganze halt in einem guten Licht erscheinen lässt. Und ich weiß nicht, was für ein Blödsinn, was für ein riesiger Blödsinn. Und im Endeffekt, wenn man sich das Ganze mal anguckt, ist es unterm Strich ja auch nur eine Publicity-Aktion, dass halt das Format Böhmermann, was halt noch aus den alten Medien kommt, versucht irgendwie in die neuen Medien überzugehen. Ja, und das ja, funktioniert nicht so ganz. Und neue klein zu machen, weil das ist ja der Hegemonialanspruch der Legacy-Medien, der Mainstream-Medien, die versuchen, neue kleine Entwicklungen auf dem Medienmarkt gleich mal kaputt zu hauen. Das ist nichts anderes, was man da versucht. Man versucht zu diskreditieren, man macht die Plattform schlecht, man redet von Fake News und wenn man dann jemanden hat, der sich aus dem Dunstkreis der Bedeutungslosigkeit aus YouTube hervorregen tut, dann tut man dem noch einmal auf den Kopf draufhauen. So. Mit einem Comedy-Format. Also man hat auf vielen verschiedenen Leveln und Ebenen versucht man einfach nur die Diskurs zu zentralisieren und aufrechtzuerhalten, dass du halt RTL und Welt und ZDF, dass die Deutungs- und Meinungshoheit haben und dass das, was sich an den Rändern eigenständig, organisch, frei marktwirtschaftlich entwickeln sollte, wie es auch in vielen anderen Ländern sich entwickelt sich in Deutschland halt nicht, weil du entweder eine Förderung brauchst oder halt alle deine sozusagen deine Mitbewerber kriegen irgendwo Geld aus dem Fördertopf und sind halt Teil von dem Netzwerk, wie Funk oder haben die nur Hate Speech Move mit der EU im Rücken und dann kommt dann Imp und Dorian da an, die sich ihren Kritikern auch noch stellen und mit denen reden wollen und einfach mal sagen, gut, wir vertrauen jetzt hier der Sache mal und gehen da hin und sprechen mit denen und die kriegen dann auch direkt eins auf den Deckel und werden als Nazis dargestellt. Ja, vielleicht also. Sollten wir nochmal für die Leute, die letzte Woche geschlafen haben, zusammenfassen, was da jetzt alles passiert ist. Sehr gut. Ja, möchte jemand? Also, ich fange mal an. Im Endeffekt hat ein YouTuber namens Raik Anders, der relativ bekannt ist, in Kooperation mit öffentlich-rechtlichen Medien, dementsprechend auch budgetiert aus öffentlich-rechtlichen Medien, eine Dokumentation gedreht, in der er privat Leute, die im Internet ohne von irgendwem bezahlt zu werden, Videos machen, angreift. So. Der Inhalt von diesen Kanälen, der ist teilweise kontrovers, allerdings wird in der Doku nicht mal auf die kontroversen Teile davon eingegangen, sondern es wird auf eine Art und Weise dargestellt, die einfach wirklich nur Hanebüchen ist. Man sieht hier gerade im Video, sieht man das Transkript des Interviews mit zwei YouTubern, die mit dieser Dokumentationsgruppe ein Interview geführt haben. Und in der ganzen Dokumentation sind 3-4 Sätze aus diesem seitenlangen Transkript drin. Es wurden im Endeffekt nur die Sätze rausgenommen, die halt wesensverändernd, sinnverändernd sind, um die in einem sehr schlechten Licht darzustellen. Und das ist das Grundproblem ist, dass hier im Endeffekt öffentlich-rechtliche Gelder benutzt werden, um Privatpersonen zu attackieren, die nichts anderes machen, als Kritik zu äußern. Und ob diese Kritik jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Allein die Tatsache, dass auf der einen Seite der institutionalisierte Apparat vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit dem Internetangebot steht und auf der anderen Seite Privatleute, das macht das für mich eigentlich zu einem Skandal. Das Problem ist halt nur, keiner, der nicht im Internet unterwegs ist, wird verstehen, was das für eine Tragweite hat. Und deswegen, ja, es ist halt eine Sache, die keine Konsequenzen haben wird. Und im Endeffekt zieht das immer weiter nur auf die gleiche Schiene. Es gibt so viel Hate, so viel Hass, Hate Speech und Trolle und Shitstorm, bla bla bla. Und mit dieser Dokumentation wird halt quasi nur dieses Narrativ weiter unterfüttert. Und Jan Böhmermann, der ja etwas bekannter ist, der ist halt da dann im Zuge dieser Dokumentation auf den Zug aufgesprungen, hat noch selektiver Sachen aus dieser schon sehr selektiven Doku rausgenommen und halt das in seiner Comedy-Show verarbeitet. Das nur zum Hintergrund. Ja, ja, mit erwähnen sollte man vielleicht auch noch, dass die Doku auf YouTube erschienen ist bei Raik Anders, seinem Kanal, und dass sie als nicht gelistet veröffentlicht worden ist und man die gefunden hatte. Und als man dann versucht hat, die wieder hochzuladen, dass sie direkt downgefleckt worden ist, weil jemand halt bei den YouTube-Einstellungen nicht ordentlich aufgepasst hat. Ja, und nicht nur, wenn man die Doku selber eingestellt hat, sondern auch, wenn man Teile daraus verwertet hat in seinen Videos, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das Ding ist halt, du tust halt auch komplett Sift-Twitter, tust du als Nazis darstellen. Und im Grunde tust du in eine Blase reinstechen, die hoffentlich sich dann auch mal auf die Öffentlich-Rechtlichen mehr konzentriert. Das wäre sehr schön, das zu sehen. Weil ich meine, die Doku wird vorzeitig veröffentlicht. Man tut Unbeteiligte eigentlich, die Sift-Twitterer, mit reinziehen. Man tut im Reconquista Germanica ein riesengroßes Werbefenster auftun. Und eigentlich ist nichts Positives dabei rumgekommen, sondern einfach nur einen Haufen Aufmerksamkeit auf die Teile des Internets gelegt, die halt am ehesten auch den Mainstream-Medien Probleme machen werden in der Zukunft. Einfach, also wenn es weiter wachsen. Man muss ja auch die größere Dimension sehen. Wir hatten ja in der Tagesschau irgendwie vor ein paar Wochen diese aufeinanderfolgenden Faktenfinder zu Reconquista Germania, die da schon ordentlich die Werbetrommel dafür gerührt haben. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, also wenn die ARD und der Anders voneinander wussten, dass der die Doku macht und sie machen diese drei Faktenfinder-Dinger in Folge, um da nochmal ein bisschen anzuheizen. Also da geht natürlich dann irgendwann der Aluhut an, aber da hat sich auch was gefunden, was miteinander funktioniert. Die hatten teilweise dieselben Grafiken. Also da waren teilweise dieselben Grafiken benutzt und ja, es ist ja wahrscheinlich auch Resteverwertung, da irgendwie fragt sich nur, wer das von wem irgendwie hat. Aber, und außerdem haben wir den Scheiß bezahlt im Endeffekt. Ja. Also dann ja, den Leuten die Videos wegzuflecken, die Ausschnitte daraus kommentieren wollen, Ausschnitte aus Dingen, die von ihrem Geld praktisch gemacht worden sind. Ja. Und sich dann noch und dann auch sich umdrehen und sich darüber beschweren, dass die Diskussion im Internet so kaputt wäre. Das finde ich auch geil. Also diese Leute da, die Dorian Imp und die Rico Kister, die gehören ja gar nicht in einen Topf. Das hat man zwar so ein bisschen auch nur suggeriert und nicht gesagt, aber das ist jetzt ein bisschen der Effekt dabei. Und, ja, genau. Da geht es doch sicher darum, dass man die Grenze halt ein bisschen aufweicht. Und ne? Man hat ja auch halt eben behauptet, das wäre der organisierte Hass irgendwie so. Ne? Und ich meine, Van Schlomo haben sie ja auch gemeint, dass er die Leute da irgendwie organisieren würde. In diesem Transkript steht ja auch, man wirft ihnen da über lange Strecken des Interviews ja auch vor, dass ihnen Martin Sellner folgt und dass Martin Sellner, also der Oberguru der identitäre Bewegung. Identitären Bewegung, genau, dass der praktisch ihr Follower ist und sie angepriesen hat. Ach ja, das war so der Knotenpunkt, ne, zwischen allen. Das ist so ein bisschen so, ja, der guckt vielleicht auch mal ARD. Muss die sich jetzt auch Sorgen machen. Ja? oder er guckt dann österreichisches Fernsehen, was weiß ich. Also was benutzt er sogar Autobahnen. Ja, und er hat ja auch uns schon mal irgendwann geschillt, bevor er bemerkt hat, dass wir halt nicht so ganz in seine Richtung gehen. Ja. Also es ist so, diese Verbindungen, die da gezogen werden, die sind mutwillig. Das ist so ähnlich wie halt, und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, bei Gamergate. Ja, es werden halt mutwillige Verbindungen. Du hast einen Artikel von Milo geliked über Gamergate, deswegen bist du genauso transfeindlich, rechts und was weiß ich, wie ja, Milo. Auch, also ich meine, die der Imp war ja jetzt bei der Salzmine, bei dem Livestream und hat da halt eben auch erzählt, dass quasi dieses Ganze, es gab ja schon mal so ein Treffen zwischen ihm, Dorian und irgendwelchen Redakteuren aus dem Funkumfeld. Und daraus ist das wohl geworden, diese Sache dann im Endeffekt, dass sie sich dann nochmal getroffen haben, darüber zu reden. Und was sie da suggeriert haben, war halt eben, ja, wir wollen jetzt mal über Funk reden und wir wollen halt Kritiker zu Wort kommen lassen. Das erinnert mich auch wieder so sehr stark an unser Ding da damals mit dem Ebmeier, der ja auch so angekommen ist nach dem Motto, ja, jetzt rede ich hier mal mit den GEMA-Gatern und lass die mal zu Wort kommen. Und im Endeffekt hat er auch uns nur das Wort im Mund rumgedreht, dass es halt wieder so hingepasst hat, wie das, was er halt eben sagen wollte. Und dass das im jeden Fall so gewesen ist, dass Dorian und ihm das so gesehen haben, das sieht man hier. Das ist hier direkt das, was ich gerade eingeblendet habe, ist das allererste Statement. Und das fängt ja hier an mit Dorian, Doppelpunkt. Ich finde es gut, dass ihr solche Anstalten unternommen habt, zumindest ein bisschen euch mit Kritikern auseinanderzusetzen. Ja, wir beschäftigen uns jetzt schon eine ganze Weile mit Funk und allem, was damit zusammenhängt und haben das auch recht scharf kritisiert. So, und da besteht ja dann kein Zweifel, wie das eigentlich zustande gekommen ist und wie die ja, das jetzt gesehen haben. Ja, ich finde, da musste so ein bisschen auch, während des Interviews musste aber auch so langsam irgendwann mal ein Zweifel aufkommen. Also die haben ja 2 Stunden oder so fast gelabert, glaube ich. Und da muss ich mich doch irgendwann nach 2 Stunden mal fragen, was sie mit dem ganzen Material wollen, weil, dass sie das alles senden, ne? Davon kann ich ja nicht von ausgehen sowieso. Ja, das stimmt. Also, dass sie irgendwie was Spezielles suchen, sozusagen, die Vermutung ist ja nah. Du unterstellst Medienkompetenz. Also ja, das wäre auch ein sehr großer Kritik. Aber eben Dorian ja schon, eigentlich ja. Mich hat das auch gewundert und ich will die Leute jetzt nicht zu sehr angreifen, ja, aber mich hat das vor allem auch gewundert, dass die zu dem Interview, in denen Anziehsachen gekommen sind, in denen sie gekommen sind. Ich meine, aber gut, das ist ein ganz anderes Thema und Eigentore schießen, da will ich gar nicht drüber reden. Aber genau wie du es gesagt hast, wenn man das Transkript liest, die sind da 2 Stunden lang in dem Gespräch und denken die, dass da 2 Stunden gesendet werden in einer Dokumentation von Raik Anders? Aber gut. Ich möchte noch eine Sache sagen. Das ist toll, dass der Fernseher kommt und sich interessiert für das, was du zu sagen hast oder so. Ja, eben. Ja, das 2 Stunden irgendwie. Ja, hätte man da misstrauisch werden können, denke ich mal. Das ist halt so, wenn man eine Sache zum Kontext sagen. Und wenn man zwar irgendwo hinfährt und sich mit einem unterhält, dann macht man diese Unterhaltung und dann sagt man noch nicht nach 10 Minuten, ja, das muss jetzt aber reichen, ich fahre jetzt wieder nach Hause oder so. Nur das nur schon vielleicht eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Also ein bisschen Interviewkompetenz sollte man haben, aber ich möchte zum Kontext noch eine Sache sagen und zwar, die haben sich ja hier zum Interview getroffen, was vielleicht nochmal erwähnt werden sollte, auch für Leute, die den Kontext nicht kennen. Es gab schon mal eine Aktion, wo wo Dorian, Schlomo und der Doktorand eingeladen worden sind, zu Funk ein Interview zu machen. Nur die Bedingung war von Seiten Funkes, dass die den Interviewenden ihr Gesicht offenbaren. Dass zwar alle Videoaufnahmen verschleiert sein können, aber dass zumindest während des Interviews keine Maske getragen wird. So, was dann halt aufgrund von Vertrauensschwierigkeiten nicht stattgefunden hat. Ja, aber was für eine Nummer, wir hatten das jetzt gesehen. Wir hatten doch mit Sicherheit dasselbe vor. Ja, mit Sicherheit, ja. Das Ding ist auch, also natürlich hätten sich Imp und Dorian auch klüger anstellen können. Ich muss aber auch sagen, wenn die Medien dir was in den Mund legen wollen, dann machen die das einfach. Egal, ob du nur 10 Minuten oder ein Stundeninterview lieferst, wenn sie dir was im Mund rumdrehen wollen, können sie es zusammenschneiden, wie sie es wollen. Also wenn die Medien feindlich gesinnt sind, dann kannst du eigentlich nur dorthin gehen mit dem Gedanken, schlechte Werbung ist auch Werbung. Also Wisst ihr, wie ich meine? So, aber ja, ja, ich habe zum Beispiel mal davon gehört, dass es jetzt nicht so unüblich ist, dass man irgendwie die Fragen vorher abklärt oder so. Das heißt ja noch nicht, dass man die Antworten abklärt. Gut, mal eine Frage, wo kommt denn? Okay. Also soweit ich das sehe, kommt doch dieses Transkript von der Funkseite. Ja, das ist schon offensichtlich. Also ist ja zumindest von daher eine gewisse Transparenz, muss man ihnen anrechnen, dass das zur Verfügung steht. Ja, ich stelle es zur Verfügung, um eine Ausrede zu haben, diese Scheiße dann so zu schneiden oder so. Das finde ich aber auch irgendwie. Ja, das denke ich mal auch. Ja. So nach dem Motto, ja, nee, ist ja kein Problem. Wir haben das ja jetzt auch komplett, wenn sich das jemand interessiert, können wir es ja zeigen. Und ansonsten haben sie halt hier unseren schönen Ausschnitt mit Einschlag für die Leute, die da nicht so tief eintauchen, dass sie sich nochmal den ganzen Kram durchlesen. Obwohl, wie ich halt meine, auch der erste Satz schon ausreicht eigentlich. Also, ja. Ja, ich finde auf jeden Fall, man sollte vielleicht daraus lernen, jedenfalls, dass man sich da unter Umständen ein bisschen kürzer fasst oder so. Dass die wissen wollen, dass sie über Gender Mainstreaming denken oder so. Da würde ich mal im Prinzip nicht von ausgehen. Also, dass sie auf den Tisch gekommen hat. Ne? Hallo, Pex. Hi. Ich habe gerade eine Zeit lang hier zugehört und gedacht, ich könnte was sagen, aber und ihr werdet noch so gemeint zu mir, aber mein Mikro war nicht an. Also, hi. Ich habe noch eine Frage an euch. Habt ihr auch mal dieses Sag's mir ins Gesicht erwähnt gehabt? Weil das war für mich so ein sehr flächendeckendes Bild von der Medienlandschaft gewesen, wo ich dann sagen konnte, die Medien, die machen einfach gern den Anschein, sie würden mit Kritikern reden wollen. Aber wenn dann unter anderem auch dann Dorian, der ist ja auch mit reingeschaltet da gekommen und das wurde einfach kurzzeitig einfach unterbrochen, dann weiß ich noch, wie einige Leute, die halt nicht wirklich aus diesen bekannten Kreisen da jetzt gekommen sind, nichts mit Funk zu tun haben, einfach gemeint haben, ja, man sollte mal eine dickere Haut aufbauen und irgendwie nicht sofort bei allen Irritationen dann so den Zensurhammer schwingen wollen und entspannter damit umgehen. Da meinte dann die Anja Reschke, glaube ich, war das sogar, da meinte sie so in etwa, nee, das finde ich nicht und das kann man so nicht stehen lassen und ja, das war halt... Ja, der Pöbel hat sich zu benehmen. Wenn die gute Frau die Wahrheit verkündet, öffentlich, dann hat sich der Pöbel zusammenzunehmen, ordentlich hinzustellen und zuzuhören. Wir haben erzieherische Leitmedien, denen man folgen soll. Die führen einen zur Menschlichkeit hin. Da muss man mal zuhören und nicht immer kritisieren, sondern sagen, danke, Journalist, für deine tolle Wahrheit. Nein, Quatsch. Na, wie ist denn das mit dem Dorian jetzt? Der hat sich doch irgendwie gelöscht von ihrer Plattform. Hat er das freiwillig gemacht oder haben sie den gekickt oder wie ist das? Weiß das einer? Ja, ich glaube, das hat er selber gemacht. Ja, ich glaube auch. Also Imp hatte auch seine die Löschtich-Videos auf privat gestellt oder so. Ja. Ich hatte ihm dann nochmal, ich weiß nicht, ob er es deswegen gemacht hat, aber ich habe ihm bei Twitter auf jeden Fall geschrieben, er soll die lieber wieder freischalten, damit sich die Leute halt selber davon überzeugen können, was sie in diesen Videos halt machen. Und mittlerweile sind die auch wieder freigeschaltet. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an meinem Kommentar lag, aber ich habe es ihm auf jeden Fall auch geschrieben. Ja, er hat da nichts zu verstecken, finde ich. Ich meine, es gab in dem Interview, in dem Transkript, ich habe das auch angehört, gab es ja schon so ein paar Dinge, wo ich dachte, oh Mann, ey, man muss das denn auch sein? Das ist ein Quatsch mit der vollgeschissenen Menschenhaut oder so. Das ist einfach nicht mehr witzig. So. Und wenn man über sowas lacht, dann geht das vielleicht auch langsam in die Schizophrenie rein oder so. Ich weiß nicht genau, da gibt es auch Kriterien. Also, ja, kann man mal gucken, so, ob das wirklich noch witzig ist. Also, ich finde das überhaupt nicht mehr witzig. Ja, aber das Ding mit dem Humor ist doch auch nur dadurch, dass du auch schlechte Witze bringst, findest du heraus, was irgendwo ankommt oder nicht. Also ich würde halt gerade bei kleinen Medienschaffenden einfach sagen, ja, dass sie einen eher abgedrehteren Content zum Teil auch haben, ist doch normal. Also ja, das ist halt das Internet. Also weißt du, ich persönlich finde, dass da eine Grenze überschritten ist, weil es einfach auch Fäkalien zu tun hat und nicht ein Vergleich mit irgendwas anderem Witzigen oder so ist. Also, ja, aber das ist eine Geschmacksfrage. Ja, das kann ich sagen, ne? Da ist halt dann der Punkt getroffen, was kann man einschränken, was darf Satire, was darf sie nicht. Ja, das ist halt der Punkt. Ich würde über sowas auch nicht lachen. Ja. Ja, also ja, das ist jetzt, ob ich geistig Minderbemittelten die Möglichkeit nehmen will, darüber zu lachen. Weißt du? Dann helft mir mal eben, worum geht's jetzt? Ich bin ziemlich gerade ein bisschen verloren. Ach, da ging es darum, dass das Wort, ich möchte es gar nicht sagen, vollgeschissene Menschenhaut für ein Menschen schwarze Hautfarbe benutzt wurde. Und okay. Das finde ich auch total scheiße und ein beschissener Hügel, um seinen Humor drauf zu beerdigen. In welchem Video war das jetzt? Das ist hier im Verlauf dieses Transkripts, da reden die darüber. Ach so. Und dann meinen die, ob das nicht zu hart wäre. Und dann sagt er, naja, nö, das ist halt Humor, verschiedener Humor und so. Okay. Ich meine, klar, das steht ja auch auf. Ja, das ist aber vielleicht zu hart, um es wiederzugeben oder um es im Netz zu verbreiten oder so. Ich würde es mir. Naja, aber das ist auch die Frage. Wollen wir das zensieren? Weil dann haben wir ja trotzdem wieder einen Punkt, wo Zensur greift. Ja. Ja. Das ist ja die Frage. Also diese Geschmacksgeschichte, gerade ganz unten am Topf, wird die halt auch unappetitlich. Ja, das ist so. Da muss man sagen, okay, ich kotze zwar gleich, aber eigentlich muss er das Recht haben, diesen beschissenen Witz zu machen. Keine Ahnung. Ja. Jo. Aber ja, ich meine, macht man sich unter Umständen angreifbar, aber das bleibt halt nicht aus. Ich meine, ja, aber das macht man sich mit jedem Humor im Zweifel. Ich meine, alle Richtungen ausprobiert sozusagen. Ne? Es wird halt ausprobiert, was man Witze macht. Ja, aber das mit dem angreifbar, ich muss da dran denken an den Wissenschaftler, der die Rosetta-Probe auf dem Asteroid gelandet hat, der einfach nur ein Hemd anhatte. Und er wurde auch in den Medien gekreuzigt dafür, dass er einfach nur ein Bowlinghemd anhatte. Okay, natürlich, so ein Kommentar. Ich habe das wohl falsch verstanden. Im Chat sagen die Leute, das ging um Susie Grime, nicht um schwarze Menschen. Siehst du, habe ich gleich wieder noch böser gedacht. Ich meine, es ist kein idealer Hügel, um drauf zu sterben, aber ich meine nur, dass von den Kommentaren her, es werden auch dauernd Leute rausgepickt von den Medien, die für wesentlich weniger gekreuzigt werden medial für das, was sie sagen. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, ja, soll man das halt sagen. Dann kann man sich ja gewieder davon abwenden, wenn einem so Sprache bei den Leuten zu hart ist. Aber ja, generell zu fordern, dass das eingeschränkt wird, halte ich halt für den falschen Weg. Nee, würde ich auch nicht machen. Ne? Wie gesagt, ich glaube nur, dass es irgendwie vielleicht auch... ja, dieses Meinungsfreiheit, aber das hört sich bei mir immer so an. Sich angewöhnt, immer so ist falsch, falsch zu machen, aber, dann hat das immer auch was Irres. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, klar. Ja. Und niemand will ja irre sein oder so. Irre ist ja nicht der Maßstab. Aber das ist doch auch die gleiche Geschichte wie mit der Holocaust-Leugnung. Man könnte die durchaus in Deutschland nicht unter Strafe stellen, weil jeder, der den Holocaust leugnet, sich im Endeffekt in der Diskussion mit vernünftigen Menschen komplett unmöglich macht. Ja, also das ist dann muss man auch diesen Humor halt ertragen und sagen, Gott, was ist das für ein bekloppter Idiot? Ja, ja klar, und im Prinzip geht es ja auch eben, sagen wir, das haben sie auch nicht ausgeschlachtet. Sie haben ja dann ausgeschlachtet, dass er irgendwie das Sittentritts-T-Shirt anhatte. Oder so, oder diesen Spruch mit dem Hass, der berechtigt eben wäre auf irgendwelche Leute. Stimmt zwar ja, so, würde ich natürlich auch so spontan zustimmen, als er das gesagt hat. Ich hätte das eigentlich auch erst als Verteidigung verstanden für die Leute, aber gut, im Endeffekt haben sie es ihnen dann rumgedreht. Und es stimmt natürlich, dass es was damit zu tun hat, dass sie Diskurs halt haben wollen. Ne? Presseausweis wurde ja irgendwie auch eingeführt und so. Und es hat auch was damit zu tun, dass die Presse dadurch ihren Wert erhalten will. Ne? Je weniger Leute das irgendwie machen, sozusagen vertrauenswürdig und berechtigtermaßen, auch mit Zettel und so, desto mehr Kohle kann man dann auch wieder verdienen. Also das finde ich, glaube ich, hängt da auch mit sehr stark mit zusammen. Jo. Ja. Ausbluten des Journalismus. Ja, nächstes Thema. Ja, auf jeden Fall geht es halt um das Vertreten der eigenen Interessen sozusagen. Also Funk wollte sich halt mit dem Kram so ein bisschen Befreiungsschlag machen, denke ich mal. Ja. Ja, das kann sein, ob der anders da genau verfolgt. Ja. Und es hätte vielleicht auch geklappt, wäre dieser verdammte, vermaledeite Böhmermann nicht gewesen. Nee, ich meine, das ist auch so ein Punkt. Ich weiß nicht, den Böhmermann, das habe ich nicht mitgekriegt, aber ich habe ja einen Kumpel, der beim Fernsehen irgendwie was gemacht hat und der hatte vor 25 Jahren oder so schon erzählt, dass das irgendwie so läuft, dass man beim Fernsehen eben einen Auftrag gibt für das, was man am Ende haben will. Und wenn ich das da lese unter Mikes Video, dass da irgendwie, dass das getextet ist, ja, dass das irgendwie die Story ist, geschrieben und so weiter. Ja, dann wollten sie das auch so haben, ne? Denke ich mal. Ja, denke ich mal auch. Ja. Deswegen hat man ja auch vorher einen Preis festgelegt, wo man weiß, hinterher was rauskommt. Also, verarschen bleibt das natürlich. Ich finde, um nochmal eine Sache zum Ende zu der Reik-Dokumentation zu sagen, ich finde es wirklich lächerlich, ja, dass die Leute so wenig unprofessionell sind, dass sie sich, ich meine, ich sage jetzt mal objektiv, die hätten sich viel bessere Beispiele raussuchen können, die immer noch total an den Haaren herbeigezogen werden. Ja, aber was, worauf die sich konzentriert haben, ist wirklich lächerlich. Ja, die haben einfach lächerliche Sachen total überzogen und haben sich dann nicht mal irgendwelche, haben sich auch wirklich, ach, ich kann es gar nicht ausdrücken. Die Leute sind, ja, finde ich auch. Es ist so eine Unprofessionalität in und einfach ein böser Wille und deswegen, ja. Jeder sollte sich die Dokumentation mal angucken, einfach nur einmal zum Lachen. Wir werden die, denke ich mal, auch irgendwo verlinken später. Ihr werdet das alles sehen. Das ist einfach so ein Bullshit. Und wenn ihr Schlomo und die ganzen Leute kennt und den Inhalt von denen kennt und euch überlegen würdet, okay, welche Sachen haben die so gemacht, wo man, die so kontrovers wären, wo man vielleicht irgendwas draus konstruieren könnte? Nein, die nehmen noch total fernliegendere Sachen, das ist wirklich sehr schlimm. Ja, und dafür wurde Gebührengeld ausgegeben und es richtet sich gegen Privatpersonen. Das ist das Hauptproblem, was ich damit habe, möchte ich nochmal sagen. Und formal muss man sagen, dieses Cringige, wir haben uns ein altes Lagerhaus gesucht. Dort treffen wir uns einmal die Woche, um unsere Ergebnisse aus den Infiltrationsaktionen auszutauschen. So diese Lagerhausästhetik, dieses dämliche um den Tisch rumstehen, während der Dritte sich auf dem Reconquista Germania Server einloggen muss und einen Test bestehen muss. Das ist so... Wenn du diese Diskurs und Medienhoheit erinnere mich halt auch an letzte Woche, wo es irgendwie mit diesem Augstein, diese Geschichte, wo der Danisch eben gesagt hat, dass die Leute ja auch wütend werden, weil ihre Meinung irgendwie einfach nicht die Bohne erhört wird oder so. Es wird einfach immer wieder derselbe Quatsch ja, verkauft oder versucht zu verkaufen. Ja, ne? Das ist ja noch das Hauptproblem. Ja, das ist eben möglicherweise, wenn das auch noch alles gesperrt wird oder gelöscht wird oder so, dass dann. Ja, ich meine, was machen die Leute, wenn sie sich mit Worten nicht mehr wehren können? Dann wehren sie sich eben anders. Ne? Was provoziert man da? Das ist ja das Problem, was wir im Westen haben, dass jedes Mal, wenn irgendwas mit Meinungsfreiheit passiert, jemand sich hinstellt. Ich bin ja für Meinungsfreiheit, aber. Und ich denke mir dann jedes Mal so, ja, aber. Das ist wie, wenn man sagt, ich bin ja gegen Genozid, aber. Das ist ungefähr dasselbe Level. Wer gegen Meinungsfreiheit ist, ist gegen all das, was den Westen aufgebaut hat, was unseren Staat groß gemacht hat, was unsere Gesellschaften erfolgreich gemacht hat, was uns Medien, Bücher und Zeitungen gegeben hat. Du bist gegen alles, worauf unsere Zivilisation aufgebaut ist, wenn du dagegen bist. Und wir haben zurzeit eine ständige Erosion dieses Prinzips und wir haben jetzt halt wieder mal eine Episode gehabt, wo es einem genau klar wird, dass wenn du dich dann auch als Medienschaffender unten anstellst und versuchst, Inhalte zu kreieren, dass beim nächstbesten, bei der nächstbesten Gelegenheit halt die Legacy-Medien vor dir stehen und sagen, nein, da hauen wir jetzt mal oben drauf und gut ist. Meinungsfreiheit, aber Liebessprech und altes Bauwerk und alte Fabrikgebäude und CDU-Demo zum 1. Mai. Ja, CDU-Demo zum 1. Mai, ja, wie die Unterüberschrift eigentlich schon sagt, findet nicht statt. Sie wollten eigentlich eine machen, wollten die Mai-Fest nennen, also Mai wie mit MY, so wie Mainz auf Englisch. Und nee, ich glaube, das Mai-Fest ist da immer. Das ist was die Anwohner organisieren. Okay. Weil die Krawalle nicht so geil finden. Aber was abgesagt wurde, war eine Kundgebung gegen linksradikale Gewalt gegen Polizisten. Ja, das Mai-Fest findet statt, meiner Meinung nach. Dann wäre ich da sofort berichtigt. Ja, aber auf jeden Fall, diese Kundgebung wurde halt aus Sicherheitsgründen abgesagt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was kann das für Sicherheitsgründe sein eigentlich? Pushen dann möglicherweise die CDU-Leute vor den Linken? Ist das auch ein bestimmtes Schema oder so vielleicht? Also der 1. Mai in Berlin ist generell immer ein Schauspiel. Ich möchte jetzt keinem empfehlen, da hinzufahren und die Leute, die sich dafür interessieren, fahren da eh hin. Der Hintergrund war, dass die in den letzten Jahren immer mehr oder weniger einen Parteistand hatten in der Nähe, da wo halt die Action abgeht. und die hatten halt einen CDU-Parteistand und waren da und die sind halt auch immer unbehelligt geblieben. Die haben da halt ihr Ding gemacht, die haben auf der anderen Straßenseite Sachen zerstört, aber die haben sich gegenseitig nicht behelligt. Aber dieses Jahr ist halt das erste Jahr, wo die sagen, okay, wir haben so viele Fingerzeige bekommen, dass wir vielleicht das dieses Jahr doch nicht so ganz gefahrlos machen können. Sehr schade. Sehr schade. Ja, muss man vielleicht auch nicht unbedingt am selben Tag machen. Ja, aber die ganzen Gegendemos gegen irgendwas sind doch auch immer am gleichen Tag. Das stimmt natürlich, ja. Ich möchte nochmal betonen, die haben das jedes Jahr immer gemacht. Nur jetzt halt nicht mehr. Sehr schade. So, okay. Die Emma und die Kybra, die waren vor Gericht zusammen. Ja, die waren vor Gericht zusammen. Wir hatten schon mal über diesen Artikel damals berichtet, der war danach dann zurückgezogen worden, wegen halt eben dieser Anzeige oder beziehungsweise dieser, dass es halt eben geklärt werden musste. Und jetzt wurde da wohl entschieden und die Emma hat nicht in allen Punkten recht bekommen, aber auf jeden Fall, also es ging darum, damals in dem Artikel, dass die Emma, die Frau Gümüşay und die Linda Sassur aus dem englischsprachigen Raum eher bekannt, aber die war ja auch als eine der Unterstützerinnen von Ausnahmslos hier in Deutschland dann mit dabei, also stand auf jeden Fall auf der Liste der Unterstützer von Ausnahmslos mit drauf. Und das war das Ding mit der Kölner Silvesternacht nochmal für die Leute, die sich da nicht mehr erinnern. Und die Emma hatte dann quasi mehrere Behauptungen da drin in dem Artikel über die Verbindung von Frau Sasua und der Frau Gümüşay. Und sie dürfen jetzt weiterhin behaupten, dass die beide mit Tarek Ramadan verbunden sind. Und dazu hat das Landgericht also gesagt, dass es sich um eine zulässige Meinungsäußerung handelt. Und dann auf, dass die Ausnahmslos Frauen jenen des Rassismus bezeichnen, der darauf aufmerksam macht, dass es sich überwiegend um junge Männer aus traditionell patriarchalen, islamistisch verhetzten Ländern gehandelt hat, ist laut dem Gericht auch eine zulässige Meinungsäußerung. Und dass sie beide, also Linda Sassur und Frau Gümüşay, behaupten, sie sprechen für alle Frauen aus muslimischem Kulturkreis, ist eine Tatsachenbehauptung, sagt das Gericht. Und eine Verbindung zum IZH, Islamisches Zentrum Hamburg, ist auch eine zulässige Meinungsäußerung mit Tatsachenkern. Ja, und aber die Sachen, die sie jetzt nicht mehr sagen dürfen, die werden hier natürlich auch nicht wiederholt, drei Passagen. Aber wie hier steht, die inkriminierten Passagen berühren aus unserer Sicht allerdings nicht den Kern unserer Aussage. Wir haben alle drei Punkte korrigiert und veröffentlichen hier den geänderten Text. Also kann man sich jetzt wieder durchlesen. Ja, so viel dazu. Sowas wie die vor Gericht? Ja. Ja, zu viel Zeit oder so. Das kostet auch Geld, oder nicht? Ja, dass das dir auch so wichtig ist, was da drin geschrieben wird, dass du direkt vor Gericht gehst, finde ich halt schon krass. Also, ja, ach, die Gümüşay hat doch bestimmt genug NGO-Knete irgendwie in der Tasche. Ja. Ja. Macht das für jemand wahrscheinlich. Sagt das nicht, die verklagt uns. Wahrscheinlich, habe ich gesagt. Von Bayern lernen heißt siegen lernen. Ja. Ja, genau. Also ich mach's mal kurz. Niedersachsen macht jetzt auch ein neues Polizeigesetz. Wie in diesem Artikel hier von Heise steht, soll das halt auch daran liegen, also dass das im Moment so ein bisschen Konjunktur hat mit den Polizeigesetzen, liegt auch an Vorgaben aus dem Bund. Bremen stellt sich wohl schon quer, wie hier zu lesen ist. Also da haben die Grünen irgendwie das verhindern können, dass da jetzt irgendwas passiert. Und ja, in Niedersachsen soll jetzt auch was kommen und das ist halt auch so mit mehr Videoüberwachung, Abhören von verschlüsselten Daten, Und auch diese Ingewahrsamnahme von potenziellen Bedrohungen, das ist in dem niedersächsischen Polizeigesetz auch enthalten. Was sind da für potenzielle Drohungen, außer das mit den psychischen Problemen oder was das war? Naja, Islamismus ja, hauptsächlich. Ne? Also. Ja, das mit dem psychischen Problem weiß ich jetzt gar nicht, ob das in Niedersachsen da so mit beisteht auch, aber ja. Bei den Bayern war es ja drin. Ja, scheinbar haben sie dem Martin Sellner hier seine Wohnung durchsucht. Und ja, also mal gucken, was da so bei rumkommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es Quatsch ist, was er hier sagt. Also er sagt natürlich, dass sie das nur gemacht haben, weil er den Islam kritisiert. Also ich würde es auf jeden Fall mittlerweile europäischen Leuten durchaus zutrauen, dass das so in die Richtung, dass das schon reicht. Aber ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe natürlich, dass sie da vernünftige Arbeit gemacht haben und irgendwie einen konkreten Verdacht hatten für irgendwas Illegales und nicht für falsche Meinungen oder so. Ja, was ich hier vor allen Dingen in diesem Tweetverlauf, weswegen ich das auf jeden Fall reingenommen habe, ist auch nicht so sehr diese Tatsache, sondern halt diese ganzen Böhmermann-Kinder, die hier drin sind. Und hier jetzt alle einen von, ja, weil er ja hier broke into schreibt, broken into und searched über seine Wohnung halt und die alle meinen, das ist kein Einbrechen, das ist kein Einbrechen. Ja, vielleicht nicht nach einer legalen Definition, aber nach einer umgangssprachlichen Definition schon. Und im Endeffekt kommt auch das Gleiche dabei raus. Also. Ja, Einschüchterung, ne? Wenn da jetzt nichts dran ist. Einschüchterung, was hat sich das... Kann man ja bei dieser Reicht anders Geschichte Doku da auch hinter vermuten, ne? Einschüchtern eben. Brauchst einen Gehorsam kitzeln. Ja. Ja, die Böhmermann-Leute, die suchen sich halt öfters mal jemanden raus. Also die haben ja auf ihrem Discord ihren Marschbefehl-Channel und dann posten sie da einen Link rein und kommen organisiert. Das sind ja Gamergate-Praktiken, nur dass sie gegen Privatleute angewendet werden und nicht gegen Firmen oder Webseiten. Und dass bei Gamergate man keinen zentralen Hub gebraucht hat, sondern sich das organisch entwickelt hat, weil einfach zu viele Leute angepisst waren. Ich meine, die haben auch einen Artikel, den wir vor 2 Wochen hatten, haben sie auf Fokus in den Kommentaren haben sie geflutet mit Kommentaren. Das ging um den Skandal im BAMF, dass zu viele... Dass da ein Skandal, es gab mit 2000 Flüchtlingen, die einfach nur abgestempelt worden sind, anstatt überprüft worden zu sein. Da muss man ja schon sehen. Das war letzte Woche, oder? Oder war letzte oder vorletzte Woche. Und bei dem Artikel, den wir dran hatten, da sind sie in die Kommentarspalte gegangen. Ja. Ja, es gab ja sogar eine Aktuelle Stunde zu dem ganzen Thema. Ich konnte mir das leider nicht angucken. Aber hier haben wir ja die Bundestagsdebatte zum Paragraph 130 Strafgesetzbuch. Da geht es um die Volksverhetzung. Das hatten wir ja auch ganz am Ende des letzten Streams ganz kurz angewandt. Und schauen wir doch mal, was jetzt passiert ist die Woche damit. Ja, ich kann das auch mal, also wir können uns das Video von der einen Dame können wir uns angucken, aber ich wollte es gerne schon mal nochmal so ein bisschen zusammenfassen auch, was da... Also wir gucken auf jeden Fall nicht viel davon, weil im Prinzip ist es alles ja so mehr oder weniger jetzt nicht so interessant, wie ich gedacht hätte, aber auf jeden Fall, es war so, wie wir angenommen hatten. Also letzte Woche stand ja noch nicht fest, was die AfD da jetzt konkret dran auszusetzen hat, aber ich glaube, das war Price, der schon gemeint hat, dass sie in anderen Bundesländern wohl schon darauf hingewirkt hatten, so nach dem Motto, dass man ja auch die Deutschen in dem 130 StGB irgendwie mit schützen muss, und das war tatsächlich auch der Ansatzpunkt, den man hier gewählt hat. Und dazu wurde dann halt immer gesagt, ja, der 130 StGB würde ja die Deutschen schon schützen, weil er ja nur den öffentlichen Frieden schützt und nicht irgendwelche Leute, und das hat nichts mit dem R-Schutz zu tun, das ist ja in anderen Sachen halt eben gibt. Also das ist ja auch nochmal so ein Rechtsgut oder wie sich das nennt, was aber damit jetzt halt nichts zu tun hat. Und dann beschweren sie sich in diesen ganzen Reden hier immer darüber, dass ja so Sachen wie Köterrasse oder sowas, dass das ja auch keine Volksverhetzung wäre, sondern einfach nur eine Beleidigung. Auf der anderen Seite wird da aber natürlich dann wieder alles aufgelistet, was die AfD angeblich an Volksverhetzung irgendwie macht, wo man sich dann auch drüber streiten kann, ob das nicht alles eher eine Beleidigung ist als eine Volksverhetzung, aber diese Unterscheidung wird dann da halt natürlich nicht mehr vorgenommen. Da suggeriert man dann natürlich, dass das alles ja eine Volksverhetzung wäre. Außerdem wird von mehreren von den anderen Parteien hier, also jetzt natürlich von der AfD selber nicht, aber von den anderen natürlich, wird quasi so mit dem Witz die Rede eröffnet, dass ja die AfD eigentlich genau wissen sollen täte, was in dem 130 drinsteht, so nach dem Motto, weil ihr ja die größten Volksverhetzer sowieso seid und so weiter und so fort. Ja, also es war mal wieder, ja, so eine Debatte halt. Ein Antrag von der AfD, wo man sich natürlich drüber streiten kann, ob das nicht nur, ja, halt eben ist, um die anderen halt dazu zu locken, genau diese Aussagen zu treffen, die sie halt im Endeffekt treffen. Oder dass man hinterher dann halt behaupten kann, sozusagen, ja, die ganzen Parteien, die sind alle nicht daran interessiert, hier euch zu schützen, Mehrheitsbevölkerung und so, nur wir, die AfD, die sehen das halt eben auch so. Sie haben natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch einen Kern getroffen, weil das, was viele Leute da natürlich auch anmerken in ihren Reden, ist halt eben die Tatsache, dass dieser 130 StGB ja eben keine Liste enthält von Gruppen, die jetzt irgendwie, also gegen die jetzt, wenn man gegen die redet, dass dann Volksverhetzung wäre, und wie das dann konkret ausgestaltet wird, ist halt Aufgabe der Rechtsprechung an dieser Stelle. Was man dann aber übersetzen kann, mal wieder mit dieser Praxis von, ja, im Endeffekt interessiert uns nur, also wir legen das dann so zurecht, wie es uns gerade in den Kram passt. So von Fall zu Fall, woher der politische Wind gerade weht, das ist dann halt irgendwie die, das Recht dann in Deutschland. So. Und ja, also einerseits würde ich dir da komplett zustimmen, es ist absolute Auslegungssache. Aber das ist ja genau der Punkt, den die AfD hier auch angegriffen hat. Nicht, dass ich das unterschreiben würde. Ich möchte mal ganz kurz aus dem Paragraphen zitieren. Wer in einer Paragraph 130 Volksverletzung, Strafgesetzbuch, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert, jada, jada, jada. Und der Punkt ist, dass die AfD sagt, gegen Teile der Bevölkerung ist so lasch formuliert, dass es halt nicht auf die Art und Weise interpretiert ist, dass Teile der Bevölkerung sowas beinhaltet wie Deutsche, Bio-Deutsche, Allmanns, Kartoffeln, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ja? Und das ist halt der Punkt, den die AfD aufgreift. Und da muss ich halt auch sagen, weil keine andere Bevölkerungsgruppe eindeutig benannt ist, sondern das halt sehr allgemein gefasst ist, ist es einfach Blödsinn, das zu fordern. Ja. Rein juristisch ist ja, es einfach blöd, das zu fordern. Allerdings, was sie halt hätten machen können, wäre zu sagen, okay, gegen Teile der Bevölkerung zu hetzen ist nicht gut und das passiert, weil bla bla bla, haben wir jetzt ja auch mit der Antisemitismus-Debatte, mit der Mobbing-Debatte an Schulen, ne, nochmal Allmanns, Kartoffeln, das Thema halt, ne. Aber die haben das ja nicht so gemacht, sondern die haben es so gemacht, wie es die AfD oftmals macht. Sehr populistisch, total daneben. Ja, ne? Ja, also das Ding ist halt, also man kann halt bei manchen von den Reden heißt es dann doch wieder so, es ginge um den Minderheitenschutz. Bei anderen von den Reden ist es halt eher so, dass man halt eben meint, ja, wieso ist doch alles schon geschützt, weil es geht ja nur um den öffentlichen Frieden und irgendwelche Gruppen. Und dann heißt es wiederum, dass ja die Gruppe genau erfasst werden können muss, damit man irgendwie sagen kann, dass das jetzt gegen eine Gruppe geht. Und Ja, ich meine, der Auslöser war doch. da wird dann irgendwie suggeriert, dass Der das halt mit den Auslöser. Deutschen nicht gehen würde, mit dieser genauen Erfassung, wobei ich dann aber auch nicht weiß, warum das jetzt irgendwie, dann könnte ich mich ja auch hinstellen und sagen, so, ja, hier, das soll jetzt irgendwie Hetze gewesen sein gegen Muslime, so, ja, welche Muslime meint man denn damit? Meint man da jetzt Sunniten mit oder Schiiten? Das ist ja überhaupt gar nicht erfasst, so die Gruppe. Na, also das halte ich Ja. halt auch für so ein bisschen Kokolores auf der anderen Seite. Genau, man müsste dann den Paragraphen, der Paragraphen würde dann ja irgendwie 10 Seiten umfassen und alle Ethnien und alle Volksstämme und Religionen und Ja, genau, man macht das auch ein bisschen alle offener, Identitäten damit man das umfassen unbestimmt müssen, messen um kann. ausreichend zu sein und halt, halt genau die deutsche Identität da reinzuschreiben. Und es ist einfach Blödsinn. Der Vorschlag ist Blödsinn. Also, was ich eben ein bisschen auffällig fand, war, dass die Begründung oder ja, die Ursache dafür, dass sie den Antrag überhaupt gestellt haben, war doch hauptsächlich ein Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, in dem eben dieses mit der Köterrasse da vorkam. Und das war dann aber, wenn hat einer der Abgeordneten doch da, glaube ich, gesagt, das war ja ein Revisionsding, das war ja gar kein richtiges Urteil sozusagen, das ist ja nur ein Revisionsurteil gefällt worden. Und das wiederum hat mich doch schwer an das Sexualstrafrecht erinnert, was auch auf Basis solcher Revisionsurteile ja dann eben beurteilt wurde. Und das geht eigentlich nicht, da hat das eine dann sozusagen nichts mit dem anderen zu tun. Ja, es ging Da um müsste man aber gucken, was irgendwelche, da überhaupt genau abgelehnt wurde oder so. es ging um irgendwelche Auszüge, ja, also irgendwelche Zitate, die da irgendwie gewesen sind, wo man dann meinte, so, ja, jetzt habt ihr das halbe Urteil irgendwie und dann habt ihr hier irgendwie was nicht gelesen oder so. Und ja, Ja, und es ging auch darum, also um die Frage wohl, ob denn der öffentliche Friede damit gestört werden könnte. Und ja, ja, und prinzipiell würde ich sagen, klar, mit so einem Spruch, ja, genau, ja, aber die deutsche Bevölkerung ist dann aber auch wiederum ziemlich ja, und groß und dementsprechend halt deswegen auch eben, nicht träger, sozusagen. dementsprechend halt eben auch um diese Gruppe, die man angeblich nicht erfassen kann bei den Deutschen. Wobei ich jetzt nicht weiß, warum dieses Köterrassending jetzt keine erfassbare Gruppe sein soll, wenn ich Ich mich finde auch nicht, dass man hinstelle. das muss dafür. Also du musst das ja nicht. Du kannst einfach sagen, ja, wir meinen alle oder wir bestrafen das, was er gesagt hat, weil ja alle, die er gemeint hat, sind eben gemeint. Finde Ja. ich. Weiß ich nicht. Dann warum muss man das definieren? Wofür? Wenn das genau Ja, gemeint ist. da sind die Leute ja jetzt halt eben der Ansicht, das sei ja einfach nur eine Beleidigung gewesen, wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass man eine Beleidigung auf Basis von der Gruppenzugehörigkeit wiederum irgendwie ahnden könnte. Das Ja, aber sind die ja. Gruppenzugehörigkeit, die ist ja fraglich, ob man diese überhaupt so genau definieren kann. Das meine ich ja nur, ne? Ob das dann überhaupt nötig ist. Ja, wie du sagst eben, alle Islamisten, ja, wer gehört dann da jetzt zu Ja, oder so, ne? eben, ja. ja. Aber Moment, Moment, Moment, Moment. Da muss ich noch mal sagen: Im Gesetz steht explizit gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Aber Einzelnen unbestimmte Teile der seine Bevölkerung. Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe. Das steht im Gesetz. Ja, Aber eben. Islamisten, wer Warum dazu gehört, ist doch ist schwer das zu nicht halt? sagen. Ja. Ja, Ja, also bei diesem das ist Ding halt haben sie der halt das mit der Knackpunkt. Gruppe und bei dem Beleidigungsding, wo sie ja jetzt meinen, das wäre ja dann eher eine Beleidigung, haben sie aber das mit der Gruppe, denke ich mal, nicht. Also eine Beleidigung geht, glaube ich, immer nur gegen einzelne Personen. Ja, mache ich auch. Und ja, insofern ist es halt auch wieder ein bisschen widersinnig, aber ja, so ist das auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall dieses Ding. Also, Ja, ja, also also. Beleidigung gegen eine Person ist ja was anderes als Volksverhetzung, ja? Weil Volksverhetzung ist ja explizit gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe. Also nur, das ist halt der Punkt. Wie fasst man das? Wie definiert man das? Sagt man beispielsweise, man kann nur diskriminiert werden, wenn man einer Minderheit zugehört, wie es ja bestimmte Ideologien sagen? Oder interpretiert man das so, dass es halt allgemeingültig ist? Und da jetzt eben explizit bestimmte Gruppen explizit zu nennen, ist der absolut falsche Weg, meiner Meinung nach. Ja, sicher ist das allgemeingültig. Ne? Das denke ich schon auch. Und es kommt ja dann auf die Tat an und auch nicht auf den Betroffenen. Also ja, das wird ja im Moment, straft, nicht, das ist ja genau eins von diesen Sachen, die im Moment nach der geltenden Rechtsprechung gemacht werden. Und das ist ja dann eben das, wo du dann halt eben solche Unterschiede dann irgendwie hast. Weil wenn halt eben die Richter irgendwie alle der Meinung sind, man könnte ja irgendwie, die Deutschen sind die Köterrasse, nicht erkennen, was jetzt welche Leute damit jetzt gemeint sein sollen, dann ist das halt eben nicht geschützt. Beziehungsweise gefällt den öffentlichen Frieden nicht und ja, irgendwelche anderen Sachen dann wiederum schon, irgendwelches von wegen, wir wollen sie nach Anatolien entsorgen oder sonst wie was, obwohl das ja auch nicht zu einer Verurteilung geführt hat. Die Größenordnung der Gruppe spielt schon eine Rolle, also ich glaube, das ist wie gesagt dann so eine Riese, wie die deutsche Gruppe, die Gruppe der Deutschen nicht so leicht auch aus ins Wanken zu bringen ist, aber klar, den Frieden kann das schon trotzdem auch stören irgendwann. Wenn es dann jemand mal überhand nimmt oder so. Solche Sachen. Genau, weil es so vage formuliert wurde im Gesetz, ist es halt Interpretationssache auf Ebene der Richter. Und Richter haben halt einen gewissen Ermessensspielraum, was ich persönlich auch gut finde von meinem Rechtsempfinden her. Allerdings, wenn diese Richter dann halt sagen, ja, okay, wie ich es vorhin gesagt habe, das gilt nur, wenn es gegen Minderheiten geht oder halt nur bestimmte ideologische Gruppen oder so. Ja, da gibt es ein Problem. Und da ist das Problem aber eher bei der Richterauswahl als am Rechtsempfinden. Ja, gut. Wie sieht es denn in einer globalisierten Welt überhaupt aus? Wer ist denn da Mehrheit oder Minderheit? Ja. Wenn ständig von Rassismus gegen die muslimische Minderheit gesprochen wird, die aber eigentlich eine Mehrheit sind, global gesehen. Oder was, wie will man das denn, will man dann in jedem Land anfangen, irgendwie Zugeständnisse zu machen an die und die und die? Oder wie soll das denn funktionieren? Ja, gar nicht. Ne? Also wer da mehr oder weniger ist, an welcher Stelle, das finde ich ja immer noch irrelevant. Das hat irgendwie mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Das ist wie mit den 50% Frauen, die überall gefordert sind. Das hat auch wenn halt hinter den Türken in Deutschland eine große Menge anderer patriotisch denkender, aufgepeitschter Türken steht und die auch hier unsere Mitbürger mit ansteckt, dann ist das ein Problem, das nicht mit einer Minderheit zu tun hat bei uns, sondern mit einer Mehrheit von Menschen in der Türkei. Genau. Ja. Mit den Türken doch dann hier eher, oder nicht? Wenn er die hier aufstachelt. Habe ich das so verstanden? Sorry. Ja, aber ne, die haben aber ja, also hier werden diese Leute werden isoliert als Minderheit gesehen, aber eigentlich müssen sie Teil dieser ganzen aufgestachelten Gruppe sein, weil ob Erdogan jetzt im Fernsehen in Istanbul aus dem Lautsprecher kommt oder in Berlin, ist doch völlig egal. Also da greift für mich einfach dieses Minderheitending nicht. Das verstehe ich. Ja, das hat er nicht, das greift aber dann nicht in den Rechtsbereich sozusagen der Bundesrepublik Deutschland in der Türkei. Also deswegen hat da unser Recht eben ja gar keinen Einfluss drauf. So brauchen die sich im Bundestag nicht mit beschäftigen. So. Also ich würde eher daraus schließen, dass man diesen ganzen Minderheitenscheiß in der globalisierten Gesellschaft eigentlich in die Tonne treten kann, weil er Blödsinn ist. Ja, sowieso. So. Ich bin auch immer noch sozusagen Kind der 90er oder so mit dem Melting Pot oder so, diese Ideologie. Und das hat irgendwie mit Obama aufgehört. Ne? Ich weiß nicht wieso. Ist so. Aber die Schulsenatorin in Berlin will dem Volkslehrer kündigen. Im Netz und offenbar auch vor Schülern verbreitete der Lehrer Nikolai M. Verschwörungstheorien. Nun soll ihm gekündigt werden. Von wem ist das? Hallo? Ich habe es nicht eingereicht. Ich auch nicht. Irgendwer ist abwesend. Ich bin mir nicht sicher ausnahmsweise. Was ist denn? Am Kegeln kriegt man dann die Kugel gebracht, ne? Ja. Das war von Ewe auf jeden Fall. Ich glaube, das davor auch. Hallo Kinder, tut mir leid. Hier zwei erst von Kern mit Kindern zurück. Also. Einmal mit Profis. Ich finde es gut, dass dass wir Menschen, die sich freiwillig dem IS angeschlossen haben und mit Kindern zurückkommen, die dort indoktriniert worden sind, dass wir die aufnehmen wollen. Das, ich finde es total gut, weil es zeigt, dass Deutschland endlich den humanistischen Imperativ verinnerlicht hat. Und wir sollten uns da am schwedischen Modell orientieren, das kostenlose Führerscheine für IS-Leute anbietet, damit sie besser wieder integriert werden können. Ja. Das war's auch schon. Handelt es sich da um Frauen, die von hier irgendwie hinterher konvertiert sind, oder sind das Leute, die hier eingewandert sind und eingebürgert wurden? Nein. Die hier waren und sich dann angeschlossen haben und dann, als der IS vorbei war, wieder hergekommen sind, weil dann doch irgendwie Mittlerer Osten nicht so interessant ist, wenn... Ja, Moment, was ist denn mit Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung? Ja, also wenn du beim IS-Regime mitgemacht hast, dann bist du Mitglied einer terroristischen Vereinigung und da gibt es Probleme, das richtig anzuerkennen. Also. Und genau das ist der Knackpunkt in diesem Fall, weil die Männer der Damen, die hier genannt sind, die haben diese Taten verübt, aber zunächst wurde gesagt, ja, die Damen werden halt quasi mit in Haftung genommen dafür. Aber dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, beziehungsweise die Richterschaft hat gesagt, ja, nein, die Männer haben das gemacht, aber die Frauen haben ja nichts anderes gemacht, als Kinder. Die Kinder zu bekommen von denen. Und das kann man denen ja nicht als Unterstützung für terroristische Aktionen andichten. Dass ich aus Deutschland nach Syrien reise, um mich dort zu verheiraten. Das kann man nicht als Unterstützung des... Ja, es ist ja auch im Sinne des Gesetzes richtig, weil die haben ja an sich nichts anderes gemacht. Die haben... Ja, man müsste denen halt so viele Sachen nachweisen können, wie die Leute unterstützt haben, so was weiß ich. Da gibt es ja auch unterschiedliche Rechtslegungen, je nachdem, ob man halt das internationale Recht anwendet oder das nationale Recht anwendet oder die Antiterrorismus-Gesetzgebung, die Amerika benutzt, ja. Das ist halt, ja. Wie wäre es denn, wenn man einfach dafür sorgt, dass wenn du dich so einem Scheißdreck wie dem Islamischen Staat anschließt, dass dein Bürgerrecht in Deutschland damit erlischt und das so praktisch... Ein Einreiseverbot für Europa. Also, sorry, du brauchst nicht, wenn du dich im Ersten anschließt, brauchst nicht zurückkommen, kannst dort bleiben, sorry. Kannst dort in einem Gefängnis gefoltert werden. Also ich war früher noch wesentlich humanistischer unterwegs in der Beziehung, aber wenn du dich dem anschließt, ja, dann bleib dort. Mach, steh zu dem, was du da gemacht hast. Bleib bei dem Scheiß, bleib dort. Und dann setz dich mit den Mitbürgern aus, die terrorisiert worden sind von der Gruppe, der du dich freiwillig angeschlossen hast. Weil ich habe da den Hals gestrichen voll. Und ja, mit Nazis hat man ja auch kein Mitleid. Also ich habe das Vertrauen im Rechtsstaat noch nicht komplett verloren und deswegen gehe ich davon aus, man sollte sich an geschlossene Abkommen halten. Aber, als Kontrast würde ich sagen, wären diese Damen amerikanische Staatsbürger und würden nach Amerika zurück einreisen. Ich habe ja gerade schon die Antiterrorgesetzgebung, die amerikanische, genannt. Da wäre es so, weil die Damen den Herren sogenannten Aid and Comfort dargeboten haben, halt die Kinder bekommen haben und die bekocht haben, was auch immer, ne, so, wäre das in Amerika genug, um die quasi abzuurteilen. Das Rechtsempfinden ist da halt unterschiedlich zwischen Amerika und Deutschland. Das wollte ich nur so sagen. Meine persönliche Meinung, ja, ich finde das unmöglich, aber ja, wir sind halt nicht in Amerika, ne? Und hier die Zahl der Selbstanzeigen wegen Terror unter Asylbewerbern steigt. Also sind nicht allzu viele. Es waren im ersten Quartal des Jahres 159 Fälle und im gesamten letzten Jahr waren es 300 und die Zahl geht halt weiter nach oben. Also es ist ja auch so, dass es für deinen Status hier zu bleiben besser ist, dich anzuzeigen, weil wenn du ausgeliefert wirst und dir die terroristische Verbindung nachgesagt wird, kannst du im Ausland gefoltert werden. Deswegen ist es tatsächlich Asyl fördern, wenn du was mit Terror zu tun hast. Also, du kriegst du eher Asyl. Aber da kriegt man halt auch schon wieder Kopfweh von, wenn man da länger drüber nachdenkt. Das ist halt in letzter Zeit oft so mit Nachrichten. Ja, Ich habe gelesen, dass Leute schon wieder zurückwandern von sich aus, beziehungsweise zurückflüchten, weil die kriegen nämlich in Deutschland gar keine Ausreiseerlaubnis. Ist auch geil, ne? Ja, wäre ja auch noch schöner, wenn du irgendwie hin und her reisen könntest, was ja auch Leute machen. Ich bin aus Eritrea geflohen, aber zur Taufe meiner Nichte musste ich dahin. Im Chat wurde auch gerade noch zum Artikel vorher gesagt, Beate Zschäpe hat auch nur gekocht, oder? Also ich weiß jetzt nicht genau, was Beate Zschäpe direkt vorgeworfen wird, aber ich finde es einen interessanten Kommentar. Also, ja, wir können ja, einerseits die Leute nicht sagen, wenn sie bitten, dass sie wieder abhauen sozusagen oder uns das wünschen und dann irgendwie keine Ausreisevisa erteilen. Da müssen die ja. Das stimmt doch irgendwas nicht. Ich meine, ich will da jetzt nichts groß verteidigen, schon gar nicht die Politik oder so, die Deutsche. Aber man alles auf den Leuten abzuladen, das kann es nämlich nicht sein. Die sind häufig genug Opfer der Umstände sozusagen. Und ich denke ja auch nicht unbedingt, dass da alle freiwillig mitmachen, die jetzt häufig ums Geld. Ne? Das ist ein Job, die da angeboten bekommen, häufig als Soldat oder ISIS mitzumachen oder sowas. Ist leider so. Ne? Also die Sachen sind ganz schön verzwickt, glaube ich, ehrlich gesagt. Ja, ethisch ist das ein komisches Zeitalter, in dem wir leben. Ja, und hier in dem Artikel geht es um eine Umfrage unter 9000 Muslimen in Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Österreich und Schweden. Und 60% meinten, dass man mit Homosexuellen nicht befreundet sein kann. Und 45% meinten, dass man Juden nicht trauen könnte und dass der Westen den Islam zerstören wolle. Und ja, 9% haben sich offen antisemitisch gezeigt, 13%. Was? Ja, lehnen nochmal Homosexuelle ab, ja, und 23% vertraten die Auffassung, dass Muslime die westliche Kultur zerstören wollen. Also, ja. Achso, das war bei den Christen. Einmal Christen, also 60% der Homosexuellen werden abgelehnt von den Muslimen und bei den Christen waren es 13%. Das war bei einer Umfrage, ja. Da habt ihr es. Fundamentalismusstudie. Falls irgendjemand aus dem Publikum den Film Four Lions noch nicht kennt, absolute Empfehlung, sich den anzugucken. Four Lions. Das ist das mit diesem Möchtegern-Terroristen, oder? Ja, spoiler doch mal nicht. Spoiler nicht. Ja, boah, ich, ja. Sehr guter Film. Immer noch aktuell. Hier geht es darum, dass in Schweden gibt es Anreize bei der Asylbeantragung zu lügen und die Leute geben sich reihenweise jünger an, als sie sind, damit sie eher Familiennachzug und Aufenthaltsstatus erhalten. Und ja, es ist ein Problem in Schweden, dass man das Asylsystem so konstruiert hat, dass es halt wortwörtlich für dich besser ist, dass du lügst. Und Schweden ist halt Schweden. Die sind halt am Untergehen. Man kann nur hoffen, dass sich der Wahnsinn von dort nicht allzu sehr ausbreitet. Die haben ja auch regelmäßig Granatenanschläge, also dass die Leute eine Handgranate zünden. Schweden ist so etwa von der Bevölkerung wie Baden-Württemberg. 2017 ist es etwas zurückgegangen, aber 2016 hatten sie alle 2 Wochen einen Handgranatenanschlag. Mittlerweile ist es so, dass über Schießereien weniger Bericht erstattet wird, nur noch über größere Schießereien, weil es zu einem Normalzustand geworden ist, dass halt ja in bestimmten Städten es halt Schießereien gibt. Also, ich bin mal gespannt, in den nächsten Tagen treffe ich einen Verwandten, den ich ewig nicht mehr gesehen habe, der wohnt in Malmö. Da habe ich mir schon vorgenommen, da mal aus erster Hand ein bisschen nachzufragen, wie das da aussieht und mal mehr Einblick zu bekommen, weil das ist ja eine super Gelegenheit, einfach mal von jemandem, der wirklich vor Ort ist, zu hören, wie es da aussieht. Ja, ja, Schweden ist ja schon fast ein Meme, was das angeht. Deswegen haben wir ja auch immer wieder mal das Thema hier angehabt, im Stream gehabt. Und ich kann wirklich nur noch mal den Deutschlandfunk-Hintergrund empfehlen, den wir vor 3 Monaten hatten, wo es genau um diese Thematik geht, dass halt Schweden ein Problem hat, dass es halt Phänomene in Schweden gibt, denen das Rechtssystem nicht gewachsen ist. Die Granaten, die vorhin angesprochen wurden, es war halt nicht wirklich illegal, Granaten zu haben in Schweden vorher. Es hat halt keiner Granaten gehabt. Deswegen mussten die halt neue Gesetze machen, um Granaten illegal zu machen. Und Ja, und viele... Um den obligatorischen Aberwitz zu machen, die hatten doch Granaten wie Agnetha Fjellskirk damals in den 70ern. Also, ich verlinke nochmal, ich poste das später nochmal in den Kommentaren nach dem Stream, den Hintergrund von vor ein paar Monaten, wenn er noch online ist, oder ich mache Mirror davon, weil... Ja, generell ist krass, was in Schweden abgeht, ist krass und es ist so krass, dass halt die normalen Nachrichten darüber auch berichten, weil man kann es ja kaum glauben, tatsächlich. Also es wurde ja sehr lange im Internet darüber berichtet und irgendwann hat dann die Mainstream-Presse erst lange behauptet, dass das alles Fake News sind und russische Beeinflussungskampagnen und mittlerweile haben wir auch die ein oder anderen Berichte der Legacy-Medien, also der Mainstream-Medien, dass halt in Schweden halt ein Haufen Kram mit der Einwanderung gar nicht funktioniert und gar nicht stimmt. Das ist ja auch so, dass Göteborg eine halbe Milliarde vom Schweden als Land bekommt, also eine große Stadt, in der die Einwanderung am höchsten ist. Die brauchen halt eine halbe Milliarde Finanzierung vom Rest vom Land und du hast sozusagen wortwörtlich so ein schwarzes Loch der Regierungsunterstützung, der staatlichen Subventionierung von der Einwanderung und die Leute haben halt alle keinen Job und integrieren sich nicht und das ist Gewalt, Kriminalität, Verbrechen macht halt macht die lokalen Geschäfte kaputt und das ist halt eher ein Abwärtsstrudel. Also. Ja, und wie gesagt, also es hört sich wirklich, wirklich unglaublich an, aber die Quellen verlinken wir, wie immer. Ja, gibt ja immer mal wieder so ein Zeichen von Leuten, die ein bisschen bekannter sind, dass sie auch irgendwie merken, dass das alles nicht mehr so toll läuft. In dem Fall ist es hier der Herr Domian, die Älteren unter euch werden ihn noch kennen, von seiner Talkshow-Call-In-Sendung, was war das, WDR, glaube ich, ne? Genau. Und der beschwert sich halt hier auch darüber, dass in Köln halt zunehmend feindlicher Ton, gerade in Köln, auch gegenüber Homosexuellen herrscht. Von 1 Live, sagt das Small, war das nicht der WDR, aber 1 Live ist, glaube ich, ein Teil vom WDR. Ja, außerdem, also das Video gab es im WDR und nur den Ton gab es bei 1 Live, ja. Ah, okay. Ja, wie gesagt, also das ist eigentlich nur so mal als Statement, dass er sich da auch in diesen Chor der Leute einreiht, die sagen, hier, wir können viel machen in Deutschland, aber wir müssen auch irgendwo sehen, wo die Errungenschaften und die Freiheiten bleiben, die halt von den neuen Mitgliedern unserer Gesellschaft halt nicht so gesehen werden. Wir müssen die verteidigen. Beschreibt er da nichts Spezielles, keine Begebenheit oder so, die ihn dann... Ja, er sagt halt, dass es halt deutlich unangenehmer geworden ist, in Köln auf dem Ring spazieren zu gehen und so, also... Hoffentlich, dachte das ist eine Autobahn. Ja, nee, der Ring ist so eine große, breite Straße, die einmal um die Altstadt praktisch rumführt oder um die Kernstadt. Da hat unser erstes Weltraumaffen. Da kommt wieder die Antisemitismus-Debatte auf, das wollte ich nur kurz sagen. Antisemitismus. Ihn schockiert, was in Berlin halt auch wieder die Gürtel-Schlagaktion. Halt, ja. Was, wie man Anders Breivik mit Junger Freiheit und Ulrich Kutschera verbindet, das hört sich ja schon interessant an. Ja, das läuft ja immer über Antifeministen sozusagen, Maskulisten. Und das ist ja die Verbindung auch die Woche. Die da mit diesem Anschlag in Toronto oder so aufgemacht wurde, oder Amoklauf eben in Toronto aufgemacht wurde. Nämlich, dass das irgendwie wohl auch ein böser Maskulist wäre oder so, so wie dieser. Ja, aber ja, das hat sich das nicht. Roger oder so. Das haben wir gleich. Hat sich das. Ach so. Okay. Sorry, was? Das haben wir gleich noch, das mit dem. Ich habe eine Frage gestellt. Und zwar. Ja, es geht aber um dieselben Leute, wenn ich das hier nicht. Das täuscht mich, weil es geht um dieselbe Professorin da, die das dann eben bekannt oder veröffentlicht hat. Also der Herr in Toronto, der hat wohl Leute mit seinem Auto überfahren, richtig? Ja, das haben wir gleich noch. Okay. Also hier auf jeden Fall, das ist ja auch nichts Neues. Also diese Breivik-Geschichte, das hat ja damals die eine, ja, wie ist nochmal diese Dicke von der Piratenpartei, ich weiß es schon gar nicht mehr, die Freundin von Anne Witzereck. Ja, die hatte ja... Der Laser so schiel oder was? Nee. Tugendfunkel. Hm? Was? Tugendfunkel. Über Naschuk, oder? Strick. Strick, genau, ja. Die hatte ja aber Chris, wenn du sagst, die eine dicke Feministin, ist es so, wie wenn du sagst, der Mann mit dem Hemd. Ja. Weißt du, ich keine Ahnung. Ja, naja, so viel gibt es auch nicht. Zumindest keine Bekannten. Auf jeden Fall von der Piratenpartei, die hatte bei dieser Open-Mind-Konferenz, das weiß ich noch, das war eine von den ersten Sachen, wo ich damals noch, als wir der Gamergate-Stream waren, schon drüber berichtet hatte. Open-Mind-Konferenz war so ein Ding bei der Piratenpartei. Mit einem, im Logo war so eine geschlossene Faust, aber das Ding hieß halt Open Mind. Und da gab es halt auch so Feminismusvorträge und so. Einen davon hat sie gehalten, da hat sie auch irgendwas mit Gamergate gefaselt. Und in diesem gleichen Ding ging es halt auch um Anders Breivik und dass das ja alles ein Ding irgendwie wäre, so nach dem Motto, ja, Leute, die das kauften, kauften auch. Und das stützte sich damals auf eine Publikation vom Gunda-Werner-Institut, das ist ja von den Grünen, so ein Ding. Und da gab es halt diesen Zusammenhang, da wurde halt auch schon versucht, alle möglichen Organisationen, wie halt auch Agens und Mandat, irgendwie mit in Verbindung zu bringen mit Anders Breivik und irgendwelchen Foren im Internet. Wo dann, genau, das machen sie da eben auch. Ja. Also das ist absolut nichts Neues, das wird halt schon ewig probiert, ja. Ja, es wird, mir kommt das halt irgendwie so vor, so nach dem Motto, ja, der war irgendwie gegen Sozialisten und Kommunisten und deswegen war der halt auch gegen A, B, C, D, E. Ne? Ja, und er hat vor allen Dingen irgendwie gesagt, dass irgendwie die Männlichkeit in Gefahr ist oder sowas. Und da meint man dann halt gleich, dass das dann alles irgendwie das Gleiche wäre. Obwohl ich jetzt. Ja, es gibt ja so eine echte Rechte, glaube ich, Männerrechts- oder Männerecke. Das sind dann irgendwie diese Typen, die irgendwie in den Wald fahren oder so. Und dann, ja, weiß nicht, einfach so archaische Sachen predigen, irgendwie, dass man, keine Ahnung. Ja, aber sag nichts gegen. Sich entscheiden müsste im Leben und jetzt Krieger als Kämpfer oder ja. Weiß ich nicht, Loser. Aber oder so. Aber sag nichts gegen in den Wald gehen, das ist hier bei uns ja. Verwirrend. Ja, aber man muss ja schon wissen, ob man jetzt mehr das Soldier-Mindset oder das Scout-Mindset hat. Das war am Ende nur ein billiger Schlangenöl. Total. Ja, also im Sinne der Außenwahrnehmung muss ich jetzt einfach mal sagen, ja, der war ja total, der war total crazy und dann noch in seine Craziness noch irgendwas rein zu interpretieren. Ja, also. Ja, außerdem, das Detail, was sie immer schön auslassen, ist ja auch das Detail, dass ja sein Vater probiert hat, das Sorgerecht zu bekommen und seine Mutter ihn ja wohl auch irgendwie missbraucht hat und so. Und ja, das wird immer weggelassen bei Breivik. Und ich finde auch generell dieses, schau mal, da hat es jemanden gegeben, der hat eine große Gewalttat vollbracht und der verwendet Buzzword XY in seinem Manifest. Das ist ein Spiel, was man wirklich in jede x-beliebige Richtung drehen und spielen kann. Es gibt Leute aus der feministischen Bewegung, die rumgeballert haben. Es gibt Furries, die merkwürdige Dreifachmorde gemacht haben. Es gibt wirklich in jeder Richtung irgendwo einen Menschen, der ein Rappler hatte und deswegen finde ich einfach diese Begriffsverknüpfung einfach nur absolut unehrlich in der Diskussion, weil deinem Gegenüber direkt zu unterstellen, dass er mit Breivik in einem Boot hockt, ist halt irgendwie ziemlich low einfach. Wie man die Antifa mit der RAF und Stalin verbindet. Ja, ja, aber das ist richtig. Konfirmt. Ja, eben, ja. Ja, vielleicht hat ja irgendwer hart aber fair gesehen mit der 68er-Runde. Da ist ja der eine, der Name ist mir gerade entfallen, der eine Herr, der halt sehr bekannt war für die Kommune, Kommune, der hat sich ja ziemlich desavouiert selbst, also schlimm. Das waren doch alles nur Schwätzer, die haben ihr Leben lang, gerade der Langhans hat sein Leben lang nur von dieser einen Nummer gelebt. Genau, was der Langhans da in der Sendung von sich gegeben hat, ich glaube, das war selbst den übelsten Hardcore-Anhängern von ihm peinlich. Was hat er denn gesagt? Jetzt bin ich aber neugierig. Ich verlinke es nochmal, ich kann es jetzt nicht wiedergeben, weil das war so ein gequirlter Blödsinn. Nein, das kriege ich nicht. Er meinte, dass man, dass man als Nazi geboren worden ist und dass es bei den 68ern darum ging, den inneren Nazi unter Kontrolle zu bekommen. Er hat über Nazis geredet, die man ausrotten muss und solche Sachen. Also wirklich. Wir müssen die Nazis ausrotten. Ja, genau. Ich meine, hier, der redet über irgendwelche Nazi-Gene. Oh Gott. Was? Echt ernsthaft, aber ja. Ja, der hat halt die autoritäre Persönlichkeit von Adorno. Und dann hat er sich gedacht, boah, jetzt muss ich den ganzen Tag kiffen und saufen. Ja, aber eben, was hat denn das mit Warenförmigkeit der Kunst zu tun? Gar nichts. Also erzähl nicht wieder so ein Quatsch, ja. Das hat überhaupt nichts mit Adorno zu tun. Ich muss jetzt mal eine Sache wirklich sagen. Ich hab mich da wirklich aufgeregt, weil da wurde halt irgendwann ein Bild gezeigt, wo die halt alle nackt in ihrer Kommune an der Wand standen und so. Ja, das Übliche. Da war auch ein Kind dabei und da wurde der Typ, der Langhans, halt auch drauf angesprochen. Ja, hier mit dem Kind, ja, irgendwie, das hat so gewisse sexuelle Konnotationen, das ist nicht in Ordnung. Ich hätte mir da wirklich in dem Moment wirklich gewünscht, keine Ahnung, also ja, ich sag jetzt. Ja, aber das war halt bei den 68ern so, dass man halt schön degeneriert sein wollte, um gegen Nationalsozialismus zu kämpfen. Damals wurden ja auch so Theorien rumgereicht, wie dass die Frühsexualisierung gut für dich ist, damit du halt kein Nazi und Fascho wirst. Und dass nur dadurch dann Kommunen entstehen, wo alle halt wie auf einer Farm leben. So. Also gibt es ja genügend Bücher in die Richtung. Also die genau sowas dir predigen, dass genau das machen sollst. Also ja. Ja, aber Pizzagate ist ja nicht real und deswegen gehen wir jetzt zur nächsten Meldung. Womöglich trieb Frauenhass den Attentäter von Toronto. Oh. Ja, ist nett formuliert auf jeden Fall von der Süddeutschen Zeitung, von dieser komplette Spekulation basierend auf einem einzigen Social Media Post von einem Social Media Kanal, wo, wenn man den Berichten darüber glauben kann, ist ja nicht mehr aufrufbar, wo das wohl der einzige Post gewesen sein soll, mit irgendwie so Memes von 2014 drin, wie Supreme Gentleman Elliot Rodger und so ein Kram, was sie hier sogar halt eben irgendwie zitiert haben. Oh, die Incel Rebellion. Ich muss sagen, ich habe diese Nachricht in den amerikanischen Medien verfolgt. Und was mich einfach total baff gemacht hat, ist, dass sie halt die ganze Zeit über Incels geredet haben. Also involuntary celibates, also Leute, die ein Zölibat eingehen, ohne dass sie es wollen. Ja, also Leute, die im Endeffekt keine Frauen abbekommen, so nach dem Motto. Das ist ja schon so ein bisschen abwertend gemeint. Und das ist für mich so ein total neuer Begriff. Also MGTOW ist für mich ja ein Begriff, aber Incel habe ich so noch nie gehört. Ja, schon oft. Involuntary Celibat. Ach so, ja, okay. Das habe ich schon mal gehört. Hatte ich noch nie, aber habe ich schon gehört. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel von der Berichterstattung mitbekommen. Mehrere Interviews auch mit Psychologen, die halt diese Gruppe der Incels quasi betreuen und die sagen halt so, ja, das sind in der Regel halt autistische Menschen, die nicht einfach die Social Skills haben, um Frauen kennenzulernen und deswegen halt involuntary celibates sind. Und ja, ich fand das ist so ein total neuer Begriff, den ich so noch nie gehört habe. Ja, dass ja, irgendwelche auf Leute Robot gehen. Frustriert sind von den sozialen Regeln des Datings und sagen, ja, die Frauen halten sich nicht mehr an die Regeln, warum soll ich mich an die Regeln halten, jetzt bin ich MGTOW, das kenne ich, du musst mal auf 4chan Robot 9001 gehen. Geh mal dorthin, dann lernst du das kennen. Nein, hier, also ich gehe hundertprozentig davon aus, dass es mal wieder ein Spaß von jemandem war, der zeigen wollte, wie schlecht die Medien arbeiten und dass der Post hier, also ich habe das Profil selber gesehen, dass das halt einfach ein Hoax ist und ich bin einfach gespannt darauf, was später noch rauskommen wird, aber es ist halt mal wieder ein Beispiel dafür, wie schlecht einfach die Legacy-Medien sind, also die, ja, wishing to speak to Sergeant Fortune, please. ja, wer redet so? Das ist halt ein typischer 4chan-Hoax. Und die Medien fallen wieder drauf rein. So, wie immer. Weil sie halt ihre Sachen nicht richtig überprüfen, die sie weiter verbreiten. Und weil sich die Story so 100-mal besser anhört, wie wenn das eine andere Motivation ist. So. Ja, ist ein vielleicht sind schon auch die ganze Zeit über Diskurs wo halt beschäftigt. Also, also das möchte ich mal sehen. Jemand, der irgendwie auf einer Psychose oder sonst wie was ist und dann irgendwie was von irgendwelchen Memes raushaut irgendwie. Also. Ja, also es macht halt keinen Sinn. Also. Ja, und aber was ich Medien hier auch interessant finde, ist, ne, hier haben wir mal wieder so einen klaren Fall von Verschleierung des Geschlechts von irgendwelchen Opfern. Weil ja der Frauenhasser Elliot Rodger mehr Männer als Frauen umgebracht hat, die hier als People bezeichnet werden. Ist aber nicht sehr progressiv. Ja, die krasseste Diskussion war ja dazu, glaube ich, beim Freitag. Ne? Da sind ja reihenweise Kommentare verschwunden. Okay. Ja, was war da für eine Diskussion? Ja, also das kann man ja leider nicht mehr nachvollziehen. Nur sind halt ohne Ende Kommentare verschwunden. Einer ist noch gelöscht worden und dann gab es halt Kontra da drauf und so weiter und wo dann die Sachen wären. Und ja, jetzt im Endeffekt haben sie es dann aufgegeben, denke ich mal. Aber da kann man das, wenn man das möchte, sich nochmal live angucken, wie das so läuft mit der Löscherei von Inhalten, ne? Laut NetzDG oder so, seit NetzDG. Einfach ätzend drin. Ja, das war auch interessant, das war von Mammon, aber ich kann es auch zusammenfassen, ich habe es mir eben durchgelesen. Das ist hier mal wieder so eine Faktenfinder-Geschichte, irgendeine Studie vom Faktenfinder, die halt völliger Quatsch ist, aber stützt halt das, was sie damit stützen wollen und deswegen wird es halt eben gemacht. Und dieses Mal ist hier vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft ist aber bei uns sowieso so ein Unwort geworden durch den ganzen Kram, der sich dahinter verbirgt. Ja. Kirchen. Kirchen, ja, AA-Stiftung. Die sind ja hier, glaube ich, auch irgendwie dran beteiligt gewesen. Zumindest legt der Titel das nahe. Das hatte ich jetzt beim Überfliegen erstmal nicht gefunden, woran das genau lag. Aber es geht irgendwie um die angebliche Verstrickung zwischen Rechtsradikalen und Islamisten. Und das macht man dann fest an so Sachen wie, dass sie ja beide irgendwie mal was von Fremd im eigenen Land geschrieben haben. Und weil die einen vom Fremden im eigenen Land geschrieben und die anderen vom Fremden im eigenen Land geschrieben haben, ist es quasi eine Verbindung. So, es ist quasi eine Gruppe. Ja. Also komplett Hanebüchner Schmarrn. Es gibt auch so eine Verbindung zwischen den Linken und den Islamisten. Wie war das denn nochmal? Ja, keine Ahnung, über die Apologetik wahrscheinlich. Ja, das war auch von Mammon. Ja, das habe ich auch nochmal eingerichtet. Ich meine, der Danisch hat hier dargelegt und versucht darzulegen, wie es dazu kommen kann, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz doch nochmal gekippt werden könnte. Und das müssen wir vielleicht mal lesen. Ja, das Verfassungsgericht hat entschieden. Ja. Genau, hat hier was entschieden und da ging es halt eben um den Ausschluss von jemandem von, ich glaube, Bundesligaspielen oder so. Irgendwas mit Fußball war es, glaube ich, ne? Aus dem Stadion, genau, aus allen Stadien der Liga, aus allen Erstligastadien oder so, wurde er ausgeschlossen. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil er aus allen eben gleichzeitig aus. Und da hat er da auch nicht der einzelne Stadionbesitzer mehr eine Strafe ausgesprochen, sondern eben so eine Kollektivgeschichte sozusagen. Ja, und das, davon ausgehend. Das, was sie jetzt entschieden haben, ist, dass das im Einzelfall geklärt werden muss und das auch begründet werden muss, dass sie ihn da ausschließen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder? Ja, ich glaube, er hatte das doch auch noch begründet hier, beziehungsweise in 3 oder 4 Einzelpunkten aufgelistet, wie er das genau meint mit dem NetzDG. Also im Prinzip ist es natürlich schon so, dass man ja beim NetzDG eben keine Einspruchsmöglichkeit hat und auch keinen Rechtsweg zum Beispiel, ne? Das wäre zum Beispiel ein Punkt, der wurde da zugesichert, dass sowas sein müsste zum Beispiel. Also. Ja, was zugesichert war, dass halt, wenn Monopolstrukturen bestehen oder festgestellt werden, dass es dann Einspruchsmöglichkeiten gibt, nur die gibt es halt nicht. Ja, naja, also es gibt ja auch schon Sachen, die wiederhergestellt wurden auf Anzeige. Also, ja, das einmal. Und es gibt auch das Argument hier, dass die Facebook und so weiter von seiner Größe her eben schon eine gewisse Relevanz hat. Und dann man nicht mehr sagen kann, die ziehen, können sich einfach auf ihre private AGB zurückziehen. Also sie müssen dann eventuell auch so Dinge wie das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, so wie es heißt, dann beachten. In ihren AGBs. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, und das machen sie ja im Prinzip nicht. Ja, genau, das ist der Punkt. Sie machen es nicht. Punkt. Ja, sie sollen es natürlich auch nicht, ne? Ja, willkürliches Sperren ohne Sachgrund, okay. Drei wesentliche Punkte, auf denen diese Heiko Maas und achso, genau, vorher sagt er noch, er hat ja mit diesem Billen gesprochen, genau. Der Billen, das ist der ja, Staatssekretär ja. Gewesen. Ne? Ich weiß nicht, ob der es auch ist. Er hat mir gesagt, dass sie das sozusagen absichtlich ins Privatrecht bei Facebook schieben. Ne? Das ist der Punkt, dass es eben gar kein Gesetz bedarf, das zu verbieten, weil sie es eben über das Privatrecht von Facebook machen. Ja, es wird im Endeffekt die Verantwortung ausgelagert. Oder, Moment mal, benutzen wir doch lieber das Wort Haftung. Die Haftung wird ausgelagert an den privaten Anbieter Facebook. Richtig. Mhm. Ja, und also, vielleicht hat das jetzt nicht jeder verstanden, aber wenn man sich das nochmal durchliest, sollte es klar werden, also von den Rechtsgrundsätzen her sollte es jetzt möglich sein, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz anzugreifen, fragt sich nur, wer es machen soll. Ne? Genau, also Facebook ist im Endeffekt nicht an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gebunden. Die Vermutung war ja, dass sie vorsorglich alle Sachen löschen, damit sie da nicht haftungspflichtig werden. Und ja, die haben sich halt für eine sehr seltsame Mischlösung entschieden. Zwischen, sie müssten zwar nicht wirklich was löschen, weil sie einen Loophole gefunden haben, um nicht haftbar zu sein, aber sie löschen doch vorsorglich bestimmte Inhalte. Das habe ich so andersrum verstanden. Sie löschen doch, um nicht haftbar zu sein. Ja, also ich hatte es so verstanden, dass sie einen Loophole gefunden haben, dass sie nicht haftbar sind, aber trotzdem... Ja, das hat er jetzt ja da nicht gefunden. Das ist ja noch nicht klar sozusagen, auch wie Facebook sich dann dazu verhalten wird, ob die darauf überhaupt in Bezug nehmen werden oder so. Das weiß man nicht, ne? Also an sich müssen wir wirklich sagen, wir müssen noch ein Jahr warten und gucken, wie es nach einem Jahr ist, weil es gibt gerade so viele Veränderungen im amerikanischen Bereich, im europäischen Bereich, dass da so viel im Moment in Veränderungen begriffen ist, dass es vielleicht in einem Jahr ganz anders aussieht wie jetzt. An der Stelle möchte ich mal ganz kurz sagen, ich habe ja einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar, das Datenschutzgesetz tritt natürlich erst im Mai in Kraft, nicht im April. Mein Fehler. Okay. YouTube löscht mehr als 8 Millionen Videos. Da möchte ich noch mal kurz dagegen treten. Ich finde nicht, dass wir ein Jahr warten könnten, um abzuwarten, wie die Gesetze jetzt, ob die jetzt die Meinungsfreiheit verbieten oder nicht, sozusagen. Ja gut, ich meine, in der nächsten, wir müssen im Endeffekt abwarten, was passiert, weil alle Einspruchsmöglichkeiten gegen das Gesetz, die sind ja schon verstrichen, da hat ja keiner irgendwas gemacht. Deswegen muss jetzt erstmal was passieren, dass die Leute sich aufregen, dagegen aufbegehren, dass wieder eine Gesetzesänderung in Kraft tritt. Ja, nur was zurückzunehmen, das dauert nochmal echt mal lange. Also ich weiß nicht genau. Ich finde, dass man eben wachsam bleiben sollte, mehr wollte ich sagen. Außerdem können halt nur die betroffenen Leute dagegen klagen, gegen dieses Gesetz. Und betroffen sind halt in erster Linie jetzt erstmal nur die Netzwerke. Und, ja, Facebook und so. Ja. Und die haben aber trotzdem eine, die sind zwar betroffen, aber die haben eine Gesetzeslücke, aber sie löschen trotzdem vorsorglich Sachen. Und den Rest. Wie zum Beispiel hier in dem Artikel haben sie vorsorglich 8 Millionen Videos gelöscht. Häufig waren das sexuell freizügige Inhalte, was etwa so 30% der gemeldeten Videos waren. Und sie haben auch einen Haufen Terrorpropaganda gelöscht, was 491.000 Meldungen hatte man. Und man hat insgesamt aufgrund von diesen Meldungen dann die Videos identifiziert und konnte dann auch noch weitere Uploads löschen und ja, 8 Millionen Videos wurden gelöscht und YouTube ist sehr stolz darauf, dass sie 8 Millionen Videos gelöscht haben. Gerade auch bei der Terrorpropaganda. Ja, wenn es einfach nur gelöscht ist und dann fort ist, ist das halt auch irgendwo dämlich, weil einfach nur die Sachen rauslöschen macht halt wenig Sinn, aber ja, ist halt YouTube. Die löschen per Algorithmus, ne? Ja. Wie bevor hochgeladen wird schon oder so. Also ich glaube, die Schlomo sogar von, oder habt ihr das nicht mal erzählt von dem Like-Video? Genau. Nein, das habe ich auch eingereicht. Und zwar, ja, wurde mit der Karte, beziehungsweise ganz unten auf der Webseite, wenn du mal ganz runter scrollst, dargelegt, dass eigentlich die Singles, zumindest in Amerika, die männlichen Singles stark in der Überzahl sind, in allen Altersklassen, nur bei den alten Leuten nicht. Das heißt, ja, das wäre sozusagen nur ein Beispiel, um das mal zu zeigen. Die Männer sind in der Überzahl, wie in China so ungefähr. Und deswegen können die Frauen sich so Sachen wie diesen Feminismus rausnehmen. Das hatte ich jetzt in der eigenen Sendung heute noch verarbeitet. Ja, weiß ich nicht, das war im Prinzip auch nur ein kurzer Aufhänger, wenn ich da. Ja, ich finde das auch ganz lustig, dass es hier vor allem dieses Küstengefälle irgendwie gibt. Das ist auch, das ist erstaunlich. Ne? Ja. Aber das scheint, denke ich mal, dann auch wahrscheinlich eher an dem Altersdurchschnitt zu liegen, dass wahrscheinlich hier an der Ostküste einfach ältere Leute leben als an der Westküste. Aber das würde ja Sinn machen, wenn es hier auch dieses Altersgefälle gibt. Ja, das Altersgefälle wird hier auch beschrieben als im jugendlichen Alter gibt es halt einen deutlichen Frauenüberschuss, aber ungefähr ab 40, 50 dreht sich das Blatt. Dann, ja. Ja, nee, dann war es ja umgekehrt. Es gibt halt weniger Männer. Warum wohl? Nee, umgekehrt. So viele Männer. Deswegen können Frauen sich so einen Feminismus rausnehmen, weil sie eben auswählen müssen, wenn das Überangebot da ist. Also ich habe das so verstanden, dass unter 50 mehr Frauen... Nee, es gibt mehr Männer, deutlich mehr Männerüberhang. Okay. Das existiert bis eben 40, 45, 50. Ja. Da habe ich mich verliebt. Ja, die Blauen bedeuten, dass es mehr Singles gibt, die männlich sind. Blau sind ja immer Jungs. Ne, das sind, glaube ich, Demokraten und das andere sind Republikaner. Wir wollten das sofort beim goldenen Zaunpfahl melden. Oder das ist einfach. Blau benutzen. Ja, oder das ist einfach nur ein Ausschlag, der sich hier ausbreitet. Das sind die Atomschläge, die der Kim Jong-un durchplant. Ja, kommen wir zur Nummer. Meine Fresse. Meine Fresse, Alter. Die Überschrift, einfach nur die Überschrift. Fickt euch, ohne Spaß. Es kann doch nicht wahr sein, weil man angeln kann. Angeln! Ah! Nein. Ja. Dann kannst du schon bei Zelda auf dem Gameboy angeln. Bei Pokémon Nein. auch. Bei Torchlight konnte man angeln und dann konnte man den Fisch seinem Pet geben und es hat sich dann verwandelt. Ja, aber also das ist der Stand der Diskussion. Weil wir diesen Bullshit ertragen müssten, sind wir überhaupt nur hier. Wir wollten nur in Ruhe Videospiele spielen, aber Peter, tickst du noch richtig? Ich weiß nicht, also viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Tickst du noch, tickt irgendwer bei euch noch richtig? Ich glaube, ich gehe mal wieder angeln. Der Typ haut da ja auch keine, also der fährt nicht in so einem großen Transozeandampfer durch die Gegend und frisst irgendwie Wale und Delfine und so, sondern der angelt sich halt einen Fisch, um zu überleben. Fuck nochmal. Ehrlich. Ach. Ja, einfach nur so zur Zeitgeschichte. Die haben schon noch was gegen Förster, weil die den... Tierbestand im Wald irgendwie anpassen. Ja, Minecraft, total asozial, aber die ganze Umwelt zerstört, nur um den patriarchalen Baudrang des Spielers irgendwie. Nee. Hier haben wir einen interessanten Artikel von Kotaku, der davon ausgeht, dass in Korea die Gamer massiv gegen Feministinnen mobil machen und dass man, wenn man als Medienschaffender innerhalb der Medien, also wenn du in einem Game-Studio arbeitest, wenn du irgendwelche feministischen Beiträge auf deinem Twitter-Profil drauf hast, dass es da Leute gibt, die sich das angucken und das weitermelden und dann, dass du dann deinen Job verlieren kannst. Und da muss ich nur sagen, Hut ab, Godspeed und ich bin stolz auf euch Leute in Südkorea. Weil die feministische Gruppe, um die es geht, ist so eine radikal-feministische Männerhassgruppe, wo die ziemlich bekannt geworden ist, als eine Lehrerin da drin geschrieben hat, dass sie einen Jungen vergewaltigen wollen würde. Also einfach als Strafe, weil es halt ekelhafte Männer sind. Und dieselbe Gruppe, die war auch in einem Korruptionsskandal, was sehr weitreichende Folgen hatte, verwickelt. Und ich finde es klasse, dass in Jein, also du stellst es gerade ein bisschen einseitig dar, wenn ich dir da in die Parade fahren darf. Ja. Der Umgang mit den Frauen, die, also erstmal ging es um Frauen, die angeblich auf Twitter was retweetet haben, was von dieser radikal-feministischen Sekte, kann man schon fast sagen, kommt. Und was danach folgte, finde ich schon ganz schön hart, weil die Leute sind dann wirklich öffentlich verhört worden, sozusagen dazu. Und das ist so ein richtiges, so, die machen es dann andere extrem falsch. Die führen die dann vor und entlassen die unter großem Tamtam oder. Du gehst davon aus, dass Kotaku tatsächlich das so beschreibt, wie es dort abläuft. Ich glaube nicht, dass es so ist, wie es im Artikel beschrieben ist. Und ich denke, dass es zu größten Teilen frei erfunden ist, damit man sagen kann, es gibt eine Hetzjagd gegen Feministinnen. Ich glaube, wenn wir uns die Mühe machen würden, dem hinterher zu recherchieren, dass in jedem einzelnen der Fälle das Gründe hatte, warum das so stattgefunden hat. Ich glaube, dass der Artikel einfach nur eine Hexenjagd darstellt auf Feministinnen, die so nicht stattgefunden hat. Weil ich Kotaku kein einziges Wort glaube von dem, was sie schreiben. Also kein einziges. Ja, aber dass diese Strömungen aus Korea hatten wir ja hier und da mal so als kleines Einsprengsel schon öfter mal im Stream drin. Also dass da irgendwas passiert, ist klar. Aber vielleicht hat ja irgendjemand aus der Zuschauerschaft Kontakte nach Korea und kann es da mal aufklären. Ich habe zu Gamergate-Zeiten auf Gamergate HQ habe ich mit einem Koreaner längere Zeit gesprochen und die meinten, dass es halt Bestrebungen gab, das über die Regierung einzuschränken, dass du halt jahrzehntelange Strafen bekommen kannst für Fluchen innerhalb von Videospielen und dass sie da einen Haufen Sachen abgewendet haben, die an Regularien innerhalb des Staates hätten kommen sollen und kann mal den Post noch raussuchen. Ich habe den gescreencapped und den kann man sich durchlesen und dann sich sein Senf dazu denken. Aber in Südkorea hat man halt sozusagen eine moderne Wirtschaft mit einer Demokratie, die stark autoritäre Züge hat, die sehr viel einschränkt in Sachen Möglichkeit, dich auszudrücken. Und es gibt halt die Möglichkeit, dir Internetverbot für viele, viele Jahre zu geben für Fluchen innerhalb von Videospielen. Und deswegen ist dann eine Feministin, die sagt, alle Männer sind ekelhaft und solche Anschuldigungen halt in die Gaming-Community reintreibt, dass man die sofort recht hinausjagt, finde ich gut. Vielleicht bin ich da aber auch zu einseitig. Aber ja, das war's aus Südkorea. Ein sehr kapitalistisches Land, glaube ich. Ich habe es satt. Karl Lagerfeld, it's in MeToo. Also ich habe das total satt. Total satt, diese MeToo-Sache. Das ist total satt. MeToo. Aber das ist total unstylisch, braucht kein Mensch. Aber das meinte ich auch schon vor längerem, dass das MeToo, dass der MeToo-Hashtag und dass die ganze Aktion an Anfang von einem wesentlichen größeren Backlash gegen diese ganzen feministischen Zirkel sind. Und Karl Lagerfeld hat jetzt hier sich auch dazu geäußert, dass es einfach lächerlich ist, was sie da machen und dass es ein Mob ist, der die Leute ihre Karriere kostet. Und wer Angst hat, sich auszuziehen vor der Kamera, der soll halt kein Model werden, sondern Nonne. Er hat so eine schöne Art, irgendwie so ein bisschen seine Geringschätzung durchblicken zu lassen, wenn er hier die Mädels, die Frauen, die Schauspielerinnen als Starlets bezeichnet. Ne? Herrlich, das. Ich habe irgendwo gelesen, dass man jetzt sein Model fragen muss, ob sich wohlfühlt beim Posieren. Das ist einfach zu viel. Und von dann kann man als Designer nichts mehr machen. Oh Gott. Ja, warum Istanbul-Konvention? Warum? Ja, hier ging es darum, dass halt ein Haufen Regenschirmorganisationen, also so Dachverbände von vielen kleinen Mini-NGOs, fordern, dass halt die Europäische Kommission mit der Istanbul-Konvention weiter vorankommt. Und ich fand es halt ganz interessant, welche Verbände dort vertreten waren. Und da könnten wir uns mal bei Gelegenheiten die Verbände genauer anschauen. Aber ja, gepusht wird in die Richtung ständig. Mehr Istanbul-Konvention und ja, das war es auch schon. Was fehlt da noch? Hast du das, was wollen die noch machen? Ah, dass das verbindlich auf EU-Ebene durchgeführt und durchgeboxt wird. Ja, weil sich ein paar Länder quergestellt haben bei der Istanbul-Konvention. Wir haben es ja durchgewunken. Ist ja auch alternativlos. Ja. Aber so ein paar, vor allen Dingen osteuropäische Länder. Das eine war ja auch so, dass sie sogar gesagt haben, das wäre mit deren Verfassungen irgendwie nicht vereinbar. Da ging es dann irgendwie um so einen Passus in der Verfassung, dass irgendwie die Söhne des Landes nicht beleidigt werden dürfen oder so. Und das haben sie dann. Ich finde, das Maß der Dinge muss nicht sein, was uns zusteht, sondern was wir haben wollen. Ja. Wir kriegen den Hals nicht voll. Nicht voll genug. Ja, das hört jedenfalls nicht auf, ne? Ja. Ja, und also für die Leute, für die das Wort Istanbul-Konvention jetzt noch nichts sagt, also wir haben da schon ganz viel drüber geredet in der Vergangenheit, auch die Art und Weise, wie das in Deutschland hier jetzt durch den Bundestag gegangen ist, letztes Jahr nochmal auf die Schnelle haben wir auch behandelt und da könnt ihr euch auf jeden Fall noch bei uns, wir haben das auch als Ausschnitte alles nochmal gepostet, wir haben auch den kompletten Text schon mal durchgelesen, das war in dem Video. Da liegt Stroh im Bundesrat, war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das findet ihr ja auch noch bei uns auf dem Kanal. Also falls ihr da euch nochmal mit beschäftigen wollt, was da alles war. Ja, das ist im Prinzip diese Art und Weise, halt Feminismuskram, Sicht auf die Welt, halt gesetzlich festzuschreiben. Es kommt vom Europarat, der, wie uns ja auch viele Leute schon hingewiesen haben, kein Teil der EU ist, sondern nochmal ein extra Ding. Und ja, das ist sozusagen das Menschenrechtsgremium für Europa, irgendwie, wo irgendwelche NGOs dann halt entscheiden dürfen, was so die Regeln sein sollten in den Ländern, die sich da dem Europarat unterworfen haben, was halt eben größtenteils europäische Länder sind, aber halt eben nicht nur. Also die Türkei ist da wohl scheinbar auch mit dabei, Russland ist da wohl auch mit bei. Ja. So viel zur Istanbul-Konvention. Das war von Ebe. Ja, hier geht es um eine Studie, die festgestellt hat, dass wenn man mehr männliche Mitschüler hat als weibliche Schülerin, dass die Wahrscheinlichkeit später in ein STEM-Fach zu gehen, geringer ist. Und dass der Gap daher kommt, dass du zu viele weibliche Mitschülerinnen hast, was ich sehr interessant fand. Und aber das Papier selber ist 40 Seiten lang, das wollte ich mal noch bei Zeiten im Detail durchlesen, aber ich habe den Link eingereicht bekommen von jemandem, den ich sehr vertraue in Sachen Qualität der Links, die eingereicht werden. Und ja, ich werde mir das nochmal in Genauigkeiten durchlesen und dann nochmal drauf eingehen. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass rein statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass du ins STEM-Fach gehst, wenn du einfach, wenn du weniger weibliche Mitschülerinnen hast. Und da. Ja, das ist genau das Gegenteil von der eigentlichen oder von der normalerweise zu hörenden Begründung, ne? Ja, also. Und das Datenset war anscheinend auch ziemlich groß. Also. Man hat von vielen OECD-Ländern die statistisch die Daten ausgewertet. Aber ich lese mir das mal noch durch und wir gehen dann in Tiefe auf die Studie ein. Weil ich fand es ziemlich interessant, weil du hast ja in Google hast du ja das Problem, dass es zu wenig weibliche Ingenieure gibt. Und dann siehst du, dass du in demselben Verhältnis einstellen tust, wie sie halt von der Uni rausgehen. Und in der Uni haben sie das Problem, dass sie zu wenige weibliche ja, Interessenten haben und dann siehst du, dass es halt dann an der Highschool anfängt, also bei uns Gymnasium, Highschool. Und ich finde es halt ganz interessant, wie sich die Geschlechtsunterschiede halt schon relativ früh zeigen und wie skurril zum Teil auch die Beeinflussung ist. Also man hat keinerlei wirklich bewiesene Studien darüber, also die fest sind, dass weibliche Führungskräfte als Vorbilder tatsächlich helfen. Und man hat hier in der Studie festgestellt, dass alleine in einer Klasse voller Männer zu sein, dir hilft, in STEM-Fach zu kommen. Ja, und das läuft halt komplett counter zu allem, was halt die sozialkonstruierenden feministischen Thesen. Der Kontereffekt, der Trotzeffekt, ja, sage ich ja immer, was die SPD nicht berücksichtigt, ne? Was die nicht, wo die nichts von wissen wollen. Und in Australien hat man festgestellt, dass die Ablehnung homosexueller Pärchen korreliert mit dem IQ einer Person. Desto klüger, desto eher bist du geneigt, Homosexualität nicht als abstoßend zu bewerten, sondern als Teil der frei organisierten Liebe der Menschen. Das hier war auch sehr interessant. Es ging um ein Tinder-Experiment und man hat ausgewertet, wie denn die Akzeptanzraten sind, wenn man sich bei Tinder halt durchswipen tut. Und ganz interessant war einfach dieses Verhältnis von, dass 80% der Männer für 22% der Frauen im Wettbewerb stehen und dass 78% der Frauen für die Top 20% der Männer im Wettbewerb stehen. Und ich fand das einfach relativ interessant. Also 80% der Männer kämpfen um 22% der Frauen und 78% der Frauen kämpfen um die Top 20% der Männer auf Tinder. Und wenn du nicht ordentlich aussiehst, dann brauchst du dich eigentlich nicht dort anmelden oder halt sehr, sehr oft swipen. Also, das war den Bereich einzeichnen, wo sich die Menschen dann noch kennenlernen oder so. Ja. Aber ich fand einfach das Verhältnis ganz interessant. Also, weil es ist doch so, dass einer von 10 Männern in der Lage ist, mehr als 5 Kinder zu zeugen. Und dass, wie war das, 3 von diesen 10 Männern werden sich nie wirklich fortpflanzen. Und ab 4, 5, also der 4., 5. Mann, der hat dann ein Kind, der 6. Mann 2 und so geht's hoch und du hast halt sozusagen der untere Teil der Männer, so die unteren 20%, die werden halt in der Regel keine Partner finden, keine längerfristigen, die halt trächtig werden. Und hier hast du halt sozusagen nochmal auf dem Dating-Profil, wie sich diese Verteilung halt gibt von den 80. Ich würde auf jeden Fall mal interessieren, wie die 100% Attraktivität festlegen. Also. Die Ratio, wie oft ein Swipe angenommen wird. Also wenn du 100% swipes, hast, dann hast du alle, oder wie? Ja. Okay. Also es gibt Profile, wo Frauen einfach nur jedes Mal ja machen. Und 100% Attraktivität ist dann, ja, also. Ja, aber die Mathe-Formel, die steht auch in dem Artikel drin. Wer sich da im Detail interessiert, wie das berechnet worden ist, kann da fündig werden. Hier haben sich Trucker unter der Brücke versammelt, um einen Selbstmord zu verhindern. Da stand jemand 4 Stunden auf der Brücke und wollte runterspringen und dann haben sich die Trucker unten hingestellt, die Brücke blockiert und man hat dann mit dem Menschen sprechen können und er ist dann in psychologische Hilfe halt übergeben worden. Ich fand einfach das Bild irgendwie cool. Also da ging es jemandem gar nicht gut und die haben sich dort alle hingestellt und standen dort relativ lange. Und ja, ich fand es einfach schön. Muss man an so alte Trucker-Filme wie Convoy denken. Ja. Auf Achse. Ein ausgekochtes Schlitzohr. Hier ging es um einen Lehrer, der beschuldigt worden ist, Kinder missbraucht zu haben. Und dann wurde festgestellt, dass die Kinder das nur erfunden hatten, weil sie dem Lehrer eins auswischen wollten. Und jetzt ist er nach einem Jahr zerstörtem Ruf dann wieder freigekommen. Nachdem einer der Plotter, die halt sich miteinander abgesprochen haben, um ihn zu beschuldigen, vor Gericht ausgesagt hat, dass es halt Absprachen gab und dass der Lehrer unschuldig ist. Vor allem 11 Jahre alte Kinder machen eine Verschwörung, um ihren Lehrer irgendwie in die Pfanne zu hauen. Schon krass. Ja, was habe ich nochmal mitgebracht? Eine Heise, da ging es um ja, so eine iranische App. Und die zeigt dann diese kleinen, also da kann man sich dann so ein Emoji aussuchen, so einen verkleideten mit Hijab oder wie das denn heißt. Und da stehen dann lustige Sprüche dran, beziehungsweise vor allen Dingen von der Staats-App, die also vom Staat die App, die hat dann so lustige Sprüche, zum Beispiel irgendwie gegen Israel oder nieder mit Amerika oder sowas. Also. Warte, das sind lustige Sprüche für dich. Nieder mit was? Nein, Quatsch. Ja, das ist wieder, also, steht glaube ich im Text auch, so zwei Beispiele. Ja, sind eben Politsprüche drauf. Also der iranische Staat offensichtlich möchte, dass diese neue App da benutzt wird. Mit den, mit den Politsprüchen. Und die eigentlich benutzte App ist, glaube ich, ein bisschen anders. Ob da jetzt auch so Sprüche bei sind, weiß ich nicht. Aber um das eben zu zeigen, zu dokumentieren, haben sie hier diese Emojis gezeigt. Und die haben eben so Sprüche dabei, ne? Schon krass auf jeden Fall. Am besten finde ich rechts oben mit dem Ayatollah-Porträt und den roten Bäckchen. Das ist eigentlich mein Liebling. Warum ist die eine rosa? Ja. Aber die Iraner, die sind schon krass mit der Propaganda. Also die haben zum Teil setzen die auch das Militär und unterstützt die Rebellengruppen ein, nur um der Propaganda sozusagen mehr Eindruck zu verleihen. Also der Iran ist so als permanente Revolution, hat der halt in der Öffentlichkeit verordnet, halt so Propaganda, also wirklich permanent. Deswegen, also sowas ist Teil vom iranischen öffentlichen Leben, also permanent. Die trauen sich ja immer hinzu, dass sie dem Volk irgendwie eine App aufs Auge drücken können, die dann eine ersetzen soll, die sie schon haben oder so. Ist auch. Ja, hier geht es darum, wie eine kleine Elite Venezuela ausplündert und wie innerhalb der sozialistischen Elite es halt Bereicherer gibt, die sich halt die Taschen vollstopfen. Und dass die sämtlichen ökonomischen Fehlentwicklungen innerhalb von Venezuela halt selbst verschuldet sind. Also die Ölbranche hat auch den größten Niedergang eines Landes in Friedenszeiten hingelegt, da was in Sachen Produktion vorhanden ist. Also dass die Produktion dauernd sinkt und man hat Milliardensummen entwendet dieser Clique, die halt sich gewählen hat lassen. Und die Wirtschaft stottert extrem. Du hast in der Bevölkerung 90% weniger Verdienst. Also von 2013 an hast du halt... Ja, Zwischenfragen, wenn der Staat hat sich doch als sozialistisch sozusagen verkauft und jetzt die Ölquellen dahingehend hier ausgebeutet, indem man das Geld doch an seine Bürger geben wollte, oder nicht? Oder wie ich dachte, das... Ja. Ja, das war so vor 10, 15 Jahren war das auch noch so. Man hat viel Geld genommen und es den Ärmsten gegeben. Allerdings hat man darauf gesetzt, dass der Ölpreis oben bleiben wird und hat durch sozialistische Reformen dafür gesorgt, dass halt die freie Ökonomie, die freie Marktwirtschaft, der Wettbewerb halt komplett zum Einschlafen kommt. Und man war halt komplett daran gebunden, dass halt der Ölpreis oben bleibt und dann ist es runtergegangen. Und dann hat man angefangen, noch mehr sozialistische Policies rauszudrücken, noch mehr Ideen aus dem Sozialismus umzusetzen. Und dann ist der Rest der Ökonomie komplett zusammengebrochen. Also so weit, dass die Leute halt hungern und halt am Arsch sind, wortwörtlich. Also ist halt komplett ruiniertes Land. Small ist nicht da. Ach so, okay. Dann gehe ich mal. Dann springe ich das mal. Das war auch von Bryce. Aber das nicht. Ja, hier mit Iran. Iran hat ja auch eine Mischökonomie, also sozusagen viele sozialistische Praktiken plus religiöse Stiftungen, die Großteile der Ökonomie durchdringen. Also das ist dann halt eine religiöse Stiftung, die halt dann 20% der Wirtschaftsleistung ausmacht, der halt alle Firmen gehören. Und man hat halt durch dieses Pöstchen-Geschachere plus die ein oder andere sozialistische Idee, die man umgesetzt hat, haben wir das hinbekommen, dass man zwar Leute zur Universität schicken kann, und dass aber 42% der universitären Menschen keine Arbeit finden können. Und interessanterweise ist es so, dass wenn es der Mittelschicht eines Landes und auch der höher gebildeten Schicht eines Landes nicht so gut geht, dass Unruhen immer wahrscheinlicher werden. Also dass so eher eine Mittelschicht eines Landes das Gefühl hat, dass für sie der Sprung nach weiter oben verwehrt bleibt durch das System, durch Korruption, durch Pöstchengeschachere, desto eher sind Unruhen wahrscheinlich und möglich. Allerdings ist halt Iran auch ziemlich restriktiv, deswegen es ist zwar sehr instabil, aber man weiß auch nicht, wie lange sich die autoritäre Führung dort halten kann. Und ein schlechter Indikator natürlich für Unruhen sind halt einfach diese 42%. Ja. Aber Iran bildet doch auch viele Frauen aus. Auch universitär. Kann es nicht sein, dass dieser hohe Lehrstand sozusagen daher kommt, dass die halt nach dem Studium islamisches Leben führen? Das ist ein sehr guter Punkt. Und in dem Artikel stand aber in der Beziehung nichts. Aber es ist ein sehr guter Einwand. Also hier in diesem Artikel vom Peterson Institute for International Economics geht es darum, dass die G20-Staaten unter Führung von Macron sich zusammengerottet haben, um die Cryptocurrencies zu regulieren. Und in dem Artikel selber geht man auch ein Stück weit drauf ein, was man sich denn so vorstellt, wie Steuern umgesetzt werden können und wie Finanzierung von Terror untersagt wird. Allerdings wollte ich die jetzt nicht im Detail vorstellen, weil es einfach sehr ein ungebackener Kuchen mit unrohen Eiern sind, die noch nicht gelegt worden sind. Aber man hat einen Push innerhalb der G20 für die Regulierung von Cryptocurrencies. Currencies mit Curry. Ja. Ja, und hier in der News gehen sie auch nochmal darauf ein, dass halt unter der Führung von Macron halt es einen starken Push dazu gibt. In dem Artikel, der vorangegangen ist, ist man darauf eingegangen, wie es im Detail aussieht. Und hier, das war nochmal eine weitere Meldung, dass nicht nur die G20-Staaten, sondern halt insgesamt 70 Länder zusammenkommen, um halt der Terrorfinanzierung einen Riegel vorzuschieben, und unter anderem waren die Cryptocurrencies da. Aber was für grandiose Heuchler, oder? Sitzen da alle am Tisch, steht groß No Money for Terror drüber und jeder Einzelne hat einen Geheimdienst, der irgendwen destabilisiert oder irgendwo drin rumfuhrwerkt, und alle tun sie hier so, als wäre es aber ganz wichtig, da irgendwie was gegen zu tun. Was? Heuchler. Ja. Ja, also. Hier, das war ein sehr interessantes Papier darüber, wie Russland Sender an der Grenze zur Ukraine aufbaut. Und wenn der Chris etwas runterscrollt, dann sehen wir hier eine wunderschöne Karte. Ja, genau, das ist die Karte. Und es sind halt, Da baut halt Russland Sender auf, um dann die Grenzgebiete zu den Nachbarstaaten besser durchdringen zu können, halt mit ihren verschiedenen Sendern, die sie haben, sie haben ja nicht nur RT, sondern auch für russisch sprechende Menschen haben sie einen speziellen Sender, dann innerhalb von Russland einen, dann einer, der in den Außengebieten empfangen werden kann. Und man hat eine Veränderung im Wahlverhalten in den Grenzregionen festgestellt, die mit einer Strategie zusammengehen, dass man nennt das Passportisierung, dass man russisch sprechenden Minderheiten in angrenzenden Staaten zu Russland einen Pass ausstellt für Russland und dass man sich speziell darum kümmert, diese Menschen zu erreichen. Und Russland wird oftmals sehr negativ dargestellt, was ich manchmal auch verstehen kann. Ich muss allerdings auch sagen, dass einfach das Ende der Sowjetunion noch nicht abgeschlossen ist und dass es ein riesengroßer Staat war und dass diese ganzen Grenzkonflikte noch eine Weile andauern werden, bis das Geschichte ist, weil einfach da auch noch nicht alles halt ausdifferenziert worden ist zwischen den umliegenden Staaten und Russland selber. Und dieses Bild veranschaulicht das halt. Also Abel, wirklich, das ist ein sehr guter Beitrag und das ist ein sehr wichtiges Bild, aber Russland hat noch geringere Medienkompetenzen, was so das angeht, aufzubauen als Deutschland, okay? So, die haben Millionen an Accounts entfernt und haben es trotzdem nicht geschafft, dass die App Telegram erfolgreich gesperrt wurde. Okay? Die haben es einfach nicht hinbekommen und viel eher haben sie ihre eigenen Kommunikation so staatlicher Ebene, so zu Moskau hin, ja, intern, selbst lahmgelegt. Okay? Leute, so Politiker, die ganze Zeit sagen, hier, alle, die Telegram benutzen, sind buchstäblich Terroristen, ja, alle diese 15 Millionen Accounts, die da entfernt wurden und noch mehr, ja, waren alles böse, böse Leute, die erstellen sich selbst Telegram-Accounts, weil das die einzige Möglichkeit mittlerweile ist, zu kommunizieren, weil die halt echt einfach so, keine Ahnung, so dämlich drauf sind, ja, so richtig dämlich drauf sind. Also diese ganzen Sender da, um Sachen abzuhören und zu überwachen, Informationen umzuverteilen und zu empfangen und weiterzuleiten, das ist schön und gut, aber die können nicht mal einfach nur mit Messenger sperren. Also das sind Fernsehsender. Also die werden da auch Abhörmaßnahmen mit verbauen, aber in dem Papier geht es nur darum, dass es Sender sind. Ja. Also für TV-Stationen. Ja, okay. Ja, aber das ist auch da alles Inkompetenz. Das ist alles Inkompetenz in Russland. Das kann doch echt nicht sein, Mann. Das frustriert mich so sehr. Weißt du, da freue ich mich mal auf so eine Dystopie aus Russland, mal wieder, und die kriegen es nicht gebacken. So, was soll das? Naja. Ja, wir lernen jetzt was über Korrektiv, heißen sie, glaube ich, ne? Und die sind ja dabei gewesen, für Facebook irgendwelche Fake News herauszufinden. Und kann ich mich krank melden für den Beitrag? Ja, nee. Kannst du. Ich jetzt bin... erzählt uns Herr Schraben, was da mit passiert ist. Ihr habt jetzt etwa ein Jahr Fact-Checking betrieben, Verifikation von Geschichten, die vor allen Dingen über Facebook viral gegangen sind. Was ist in dieser Zeit passiert? Wie schlimm ist Fake News in Deutschland? Also wir haben bei der Arbeit festgestellt, dass Fake News kein Produkt sind, was nationalweite Nachrichten betrifft, sondern es sind oft Nachrichtengeschichten, die sehr lokal sind, sehr klein gespielt werden, sehr detailliert gespielt werden, auf ganz kleine Zielgruppen. Das ist das, was wir beobachten konnten. Wir haben gesehen, dass das vor den Wahlen extrem hochgegangen ist, in diesen kleinen Gruppen, dass es danach abgeflaut ist ein bisschen und jetzt weiter plätschert. Also es läuft permanent weiter, aber gleichzeitig konnten wir auch einige Effekte beobachten, wie die zurückgehen und auch zurückgedrängt werden können. Fake News in Deutschland sind nicht so problematisch wie in den USA, oder kann man jetzt deutlich nach der Bundestagswahl sagen? Also ich finde die Beurteilung da sehr schwierig, weil die halt in diesen kleinen Räumen gewirkt haben. Also das waren sehr lokale Effekte. Und ich finde schon, dass man beobachten kann, dass da, wo besonders viele Fake News unterwegs waren, besonders viele Fake News ausgespielt worden sind, dass da die Wahlergebnisse für die Populisten überdurchschnittlich hoch waren. Also zum Beispiel... Ja, da habt ihr eure Erklärung. Es waren auch hier nur die Fake News, aber man kann natürlich keine Beispiele nennen, weil das waren alles so kleine Faktoren und lokale Ereignisse. Ja, eigentlich hat er doch gerade den besten Beitrag für seine eigene Abschaffung geliefert. Also wenn ich nichts finden kann, außer auf lokaler Ebene, wenn ich so ein großes Ding daraus mache. Ja, aber auf lokaler Ebene, da hat doch alles beeinflusst, hast du doch gerade gehört. Umso mehr Leute auf die lokale Ebene. Da haben noch die Populisten auf lokaler Ebene wird beeinflusst, dann müsste es doch nachweisen können, auf lokaler Ebene, oder? Hm. Der sollte einfach mit einem T-Shirt rumlaufen, wo draufgedruckt so alle Fake News Beiträge aufgelistet sind auf dem Rücken, so mit Links, damit man da draufgehen kann und dann wissen kann, aha, das ist Fake News, aha, oh ja. Nee, der sollte ein Trikot tragen, auf dem hinten steht Fake News, vierte Kreisliga. Ja, weil bei diesem Amerika-Ding, wo sie ihn gerade auf angesprochen haben, gab es ja auch irgendwie nur 5 oder so. Fake News sind nur auf lokaler Ebene, ja klar. Was ist mit dieser Fake News, die durch die ganz großen Medien gegangen ist in Amerika, davon, dass Trump und Putin sich zusammen verschworen haben und dann sich sogar getroffen haben und einander angepinkelt haben, so. Nee, die haben sich nicht gegenseitig angepinkelt, aber ja. Das war auch dieses Ding, das es ist schon einfach mehrfach so möglich, dass man das Narrativ dann von lokal her einfach manipulieren kann. Nicht, weil das so total starke Leute sind, die das lokal machen, sondern weil die Medien einfach entweder zu inkompetent sind, da selbst mal so Ethik voranzustellen und mal zu schauen, wie das so aussieht, anstatt Sensationalismus zu geben. Aber lokale Ebene ist ein Deutsch-Iraner als Rechtsradikalen verkauft, weil seine Tat sich gegen seine Mobber gerichtet hat und die anderer Herkunft waren. Weil das sind natürlich nicht die großen Dinge. Das ist nur lokal, das ist nur München. Das ist nur davon, eigentlich nur von den McDonald's da, wo es also in so ein ganz kleiner Kreis nur. Ich meine, die gesamte Berichterstattung über diesen ganzen Hass im Netz ist Fake News, okay? Da werden Daten manipuliert und verändert und anders dargestellt und weggeschnitten und hier und da gemacht. Was ist mit diesem Equal Pay Day, okay, der hier immer noch uns gepredigt wird auf so institutioneller Ebene? Das sind Fake News. Was ist damit? So, warum sagt er nicht, guck mal hier, wir haben Fake News bei uns direkt da. Mir fällt aber das zählt, wir zählen noch die Einzelfälle, ne? Mir fällt übrigens gerade noch was ein, jetzt nochmal zu der Geschichte ganz vom Anfang mit Imp und Dorian und so. Ich kann mich noch genau erinnern, dass nachdem dieses Ding mit diesem Schau mir ins Gesicht so komisch gelaufen ist, da gab es ja dann dieses Teil mit dem einen von der Amadeo Antonio Stiftung, wo auch wieder nicht gesagt wurde, wo der herkommt, der da irgendwie auch als objektive Quelle einfach nur irgendwie hingestellt wurde, der ja auch gemeint hat von wegen, ja, es wird dann irgendwie behauptet, man würde legitime Kritik als Hass charakterisieren wollen, aber das würde ja überhaupt gar nicht stimmen. Und also ich sag mal, spätestens, wenn man sich dieses komplette Interview, dieses Transkript dadurch liest, dann ja, so viel zu dem Thema. Ne? Also. Oder was ist mit teilweise den Berichten aus dem, was in Syrien passiert? Also da werden ja auch dann Sachen berichtet und weitergeleitet, die teilweise aus Filmen kommen und teilweise dann nachgestellt werden von Schauspielern und von Leuten. So. Und dann sieht man halt so die Videos, wie das alles gemacht wird. Und allein dieser eine Junge, der da durch die Medien gegangen ist, wie er dann da saß und dann total irgendwie so fertig war, ne, dieser in dem roten T-Shirt oder wie der war, ne, so im Auto, in der Ambulanz. Da gab es auch dann zusätzlich noch weitere Informationen, die das auch nochmal in Frage gestellt hat, ob das wirklich so ehrliche Berichterstattung war. Es wäre mal toll, wenn es irgendwie eine Initiative gibt zur ehrlichen Berichterstattung. So irgendwie muss ja nichts Großes sein. Vielleicht sowas in Videospielen, weißt du? So, keine Ahnung. Gamergate, Alter. Im nördlichen Ruhrgebiet. Oder da, wo sehr viele Menschen mit russischem Hintergrund wohnen, also Aussiedler wohnen. Da sind die Ergebnisse für Populisten sehr hoch und da sind besonders viele Fake News ausgespielt worden. Wie hat sich euer Team entwickelt? Wie viele Leute habt ihr ursprünglich rangesetzt und wie ist es jetzt? Das Team hat sich, wir hatten angefangen mit 2 Leuten, dann zu dem Wahlkampf ging es hoch, da waren wir in der Spitzenzeit, würde ich schätzen, 14 Leute, vielleicht auch 15, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Und danach ist es runtergegangen und jetzt haben wir 4 Leute dran, die daran arbeiten. Mhm. Am Anfang haben Sie gesagt, obwohl Facebook das wahrscheinlich gemacht hätte, wollten Sie kein Geld von Facebook. Sie wollten erst mal gucken, wie ernst meinen die das auch. Wie ist das jetzt? Also wir haben uns die Anfangszeit ganz genau angeguckt, wie ist Facebook als Partner. Wir kannten ihn nicht und ich hatte große Angst, dass wir in Abhängigkeiten geraten. Und deswegen haben wir erst kein Geld genommen. Jetzt kennen wir die Arbeit, wir haben gemerkt, die reden uns nicht rein, wir können arbeiten, wir können frei arbeiten. Und jetzt nehmen wir als Dienstleister über unsere Dienstleistungstochter dafür auch Geld. Geil, oder? Das ist nicht geil. Ist das nicht geil? Gezeichnet Dr. Marlboro. Das Liebste daran, mein Lieblings daran, das muss ich jetzt mal kurz hervorheben, weil es vielleicht gerade im Lachen schon untergegangen ist, über unsere Dienstleistungstochter nehmen wir jetzt Geld dafür. Also mit anderen Worten, wir brauchen auch eine extra Gesellschaft, damit wir das schön irgendwo, ne, damit das nicht in unsere gemeinnützige GmbH irgendwie läuft, sondern dann lieber in unsere nicht gemeinnützige GmbH oder so, ne. Ja, aber die Leute haben jetzt eigentlich drauf angesetzt. Ne? Aber die meinten doch auch, dass sie sich aber das Recht beibehalten wollen, sich unabhängig zu nehmen, weil sie nehmen jetzt nur etwas Geld von Facebook an und sie haben ja auch noch ihre Finanziers von der Open Society. Ja, das kommt gleich. Okay. Das heißt, dass die Fact-Checker, die korrektiv beschäftigt, die werden jetzt von Facebook bezahlt? Ja, auch nicht wirklich, weil wir haben noch zusätzliche Finanzierung dafür von der Open Society Foundation. Ja, genau. Ja, wunderbar. Also haben wir doch echt schon also vertrauenswürdige Geldgeber. Das finde ich gut. Genau, also man will sich ja nicht abhängig machen, ne? Aber Open Society Foundation ist natürlich okay. Deswegen können die sich auch leider nicht um so Sachen wie die ständige Lügerei um den Gender Pay Gap oder so kümmern, weil da hat dann Facebook und die Open Society schon... Ja, aber Leute, spinne ich oder ist halt wirklich so dieses Gender Pay Gap einfach mal so Fake News? Ja, ist es auch. Ja, und dann können man hier nicht irgendwie Experten haben, die dann rumlaufen, vom Staat Geld bekommen und dann nicht das Geld nutzen, um zu sagen, guck mal Staat, was redest du denn eigentlich für Sachen? Nein, das sind immer nur die lokalen Kleinen und die sind besonders gefährlich, deswegen brauchen wir NetzDG und schieß mich tot und ich habe keinen Bock mehr, Mann. Ja, aber die Fake News sind nur lokal und genauso die Deutschen sind auch eine Gruppe, die man nicht als Gruppe erkennen kann und... Die haben einfach so einen Schaden. Ich weiß noch, als da, ich weiß nicht genau, welche Partei das war, aber dass da so Ideen und Ansätze rumgelaufen sind über eine Taskforce gegen Fake News. So ein Abwehrzentrum, genau. Ein Abwehrzentrum, ja. Und denke ich mir, überleg doch mal, was passiert, wenn irgendwie eine andere politische Gruppe mal an die Macht kommt und ihr nicht mehr da seid. So. Oder überlegt euch mal, wenn ihr einfach mal einen schlechten Tag habt und dann entscheidet ihr euch mal, ach ja, dann lasse ich mal diese Maschinerie, die ich hier rein zufällig schon aufgebaut habe, einfach mal hier laufen und mal schauen, was passiert. Overton-Fenster ist echt, Mann, Leute. Und passt bitte drauf auf, achtet aufeinander. Wir haben alle dieselbe Freiheit, Alter. Kommt schon. Kann doch nicht sein. So, danke. Warum hat der Zausel und sein komischer Spendenladen, warum hat der das Recht zu entscheiden, im Endeffekt mitzuentscheiden, was ich als Konsument zu sehen bekomme? Wie ist denn der Typ legitimiert? Ja, das ist genau das, was ich auch meine. Selbsternannt. Ja, selbsternannter Gatekeeper oder was? Wie blöd sind wir denn, dass wir so Leute auch noch einstellen? Sozusagen. Weißt du, ich habe hier halt einfach schon mir mehr Gedanken drüber gemacht, welche Auswirkungen diese ganzen Debatten um Zensur und Fake News haben, ja, als die Leute, die sich dafür hinstellen und bezahlt werden. Das ist total unmöglich, okay? Wo ist mein Geld? Wo ist meine Kompetenz, Medien, Zuschaltung, was weiß ich was? Gebt mir Sachen, Mann. Was ein interessanter Nebenfakt ist, dass in Europa die Verbreitung von News, wenn da dieses Disputed kommt auf Facebook, dass die Verbreitung um 80% runtergeht und dass aber in den USA das umgedreht ist, dass wenn Faktenchecker über einen Artikel drüber gehen und sagen, da stimmt was nicht, dass die Leute viel eher geneigt sind, das anzuklicken. Ja. Nur so als Oder was ist mit den Fake News, die von den Politikern in den obersten Rängen verteilt werden, wie hier, wir schaffen das. Ja, oder ja, die gehen danach alle wieder in ihr Land zurück, wenn es da besser ist. So. Also Leute, wen wollt ihr damit täuschen, ja? Wir wollen nicht in Abhängigkeiten geraten. Wir fänden das schlimm, wenn wir jetzt nur Geld von Facebook dafür hätten und dadurch irgendwie erpressbar wären, das wollen wir vermeiden. Wie glaubwürdig ist Ihre Ansicht? Labert er so robotisch rum, ey? Das ist super, weil wir jetzt können wir nicht nur von den einen irgendwie so getreten kriegen, sondern auch von Soros und so. Das ist für mich ein guter Plan. Aber die haben das ja in ihrer Dienstleistungsgesellschaft und von daher, dass da das andere nicht beeinflussen, denke ich mal. Zeitarbeitsfirma ist das. Das eine steckt er sich in die rechte Tasche und das andere in die linke Tasche und das ist alles okay dann. Also, solange er dabei zwei Hüte trägt. Gegen Fake News? Also nach meiner Erfahrung, ich finde sehr glaubwürdig, weil ich merke, dass sie sehr viel unternehmen, sehr viel versuchen. Ich will mal ein Beispiel geben, damit das ein bisschen transparenter oder klarer wird. Wenn wir Fake News markieren, die wir entdeckt haben, wo wir sagen, ah, das ist der Fakt und der Fakt ist falsch, der ist so nicht belegbar, dann werden diese Nachrichten in den Newsfeed. Das ist ja auch eine interessante Unterscheidung, ne? Zwischen ist falsch und ist nicht belegbar. Also meines Erachtens nach nicht dasselbe. Aber das ist doch auch das Ding, du musst dann in der Zukunft dir nur eine andere Art und Weise, wie du allgemein Plätzchen backst, überlegen. Dieses Faktenchecken bringt gar nichts. Du wirst dann nur neue Floskeln haben, die diese neuen Möglichkeiten, das Mudding the Water eröffnet, also wo du dich nicht genau ausdrücken musst, um ein halb allgemein gültiges Statement abzugeben. Das ist alles, was dabei rumkommt. Es hilft im Diskurs nicht weiter, weil wenn jemand unehrliche Kommunikation betreibt, dann macht ein Faktenchecker diese Person nicht ehrlicher durch das Faktenchecken. Ja, und Nachrichten sind auch das, was du aus der Information, die du siehst, als Nachrichten dann auch ansiehst, ja, und sie und ihr halt diesen Wert gibst, ja. Man kann schon irgendwie hingehen und mal fragen, so, warum geht ihr da nicht gegen Leute vor, die meinen, die Erde sei eine Scheibe? So, das sind ja auch Fake News. Ja, das sind aber keine News, ne? Das sind keine Nachrichten. Also, ich sehe da schon ein bisschen Unterschied. Ich glaube, dass die auch. Wo ist denn jetzt noch der Unterschied zu den sogenannten Putin-Trollen? Die werden von einem amerikanischen Konzern und einer amerikanischen Stiftung bezahlt, dafür, dass sie deren Kram abnicken. Wo ist der Unterschied dazu, dass eine russische Stiftung wegen mir jemanden irgendwie ins Internet setzt und den da Sachen sagen lässt, die ihrer Richtung entsprechen, weil sie haben den ja so ausgesucht, dass der passt. Also, wo ist der fucking Unterschied? Ja, aber das sind die Guten. Der Unterschied ist, dass das die Guten sind und die anderen die Bösen. Ich glaube, dass die dafür da sind oder machen sollen, dass sie diese Einzelfälle zu widerlegen. Und wenn die tatsächlich rauskriegen sollten, so nach einem Jahr, dass jetzt 50% der gemeldeten Einzelfälle irgendwie falsch sind, wie auch immer dann die Statistik aussieht oder so, dann wäre das schon ein Nachweis, dass irgendwie Propaganda passiert. Mehr nicht. Finde ich, aber immerhin. Die heißen. Geld wert, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist deren Ziel. Es geht nicht darum, irgendwie, wir schaffen das zu widerlegen, damit haben die nichts zu tun. Es geht um diese Nachrichten, glaube ich. Die heißen halt Korrektiv, weil sie sind auch ein Korrektiv. Ne? So, also, ja, toll, die Democrats heißen auch Democrats, okay, aber das heißt nicht, dass sie demokratisch sind oder für Demokratie einstehen oder Werte wie das, irgendwie. Das heißt auch Demokratische Republik Nordkorea. Also. Ja. Es heißt auch Judikative, Exekutive, Legislative und es gibt da keine Korrektive. Das heißt auch, dass niemand hat vor eine Mauer zu errichten, weißt du? Die auf Facebook gesperrt werden, die Meinungsäußerungen oder wo auch immer, bei YouTube ja auch. Damit haben die wahrscheinlich nichts zu tun. Ich glaube eher, dass das spannend. Eben um diese Fake-Überfälle und so weiter geht. Wir müssen auf jeden Fall nochmal gucken, wie die Dienstleistungsgesellschaft heißt. Aber wenn die nämlich echt gucken, korrektiv also Dienstleistungsgesellschaft heißt, dann lache ich mich echt kaputt. Das heißt, die Verbreitung wird tatsächlich eingeschränkt. Das ist messbar. Facebook spricht davon, dass die Verbreitung über 80% reduziert wird. Das weiß ich nicht, kann ich auch nicht nachprüfen. Aber ich sehe, dass die Sachen zurückgehen. Und zwar ganz erheblich zurückgehen und eigentlich nicht mehr. Ja, das ist ja auch, hier haben wir jetzt auch ein Beweis für das Throttling, ne? Also die Verbreitung geht zurück. Ja. Und gerade hier, ich habe noch, während er das gesagt hat, gerade nochmal den Titel gelesen. Große Fake News schleudern fast verdrängt. Das hat mich dann an diese Simpsons-Episode erinnert, wo Lisa dann meint, hier Homer, guck mal, dieser Stein, der sorgt dafür, dass es keine Tiger ringsrum gibt. So, siehst du irgendwelche Tiger? Und Homer so, nee, da siehst du, der Stein funktioniert. So. Wir haben alle Fake News, alle großen Fake News schleudern sind jetzt weg, wir sind voll gut. Dann frage ich mich, okay, gut, ja, wenn das dann alles weg ist, okay, könnt ihr dann euren Job so einstellen, bis ihr dann wieder eventuell gebraucht werdet oder werdet ihr im Hintergrund noch ein bisschen laufen und noch weiter Geld einbeziehen? Weil eigentlich braucht ihr ja nichts mehr, ihr seid ja fertig, oder? Aber OPEX, die Dienstleistungsgesellschaft brauchen wir doch. Ja, die Dienstleistungsgesellschaft schon, aber die sollte mal die Möglichkeit haben, dass die Dienste, die dann stehen, auch mal fallen dürfen und nicht die ganze Zeit weiter bestehen und dann irgendwie dir aus steuerlichen Geldern dann hier Geld zugeschossen wird, damit du Leuten Müll erzählen kannst. Komm. OPEX, das ist doch nur, Herr Schraben ist nur sein alter Ego. In Wahrheit, das ist Dienstleistungsgesellschaftsman. Er ist ein echter Superheld. Er macht die ganzen Fake News weg. Er ist toll. So, sag nichts gegen ihn. Der Fake News. Auffindbar sind. Also ach, sorry, ich bin noch nicht im Wald. Ein Effekt, kann man sagen. Es gibt einen starken Effekt, der absolut sichtbar ist. Große Fake News schleudern, die bekannt waren, wie zum Beispiel Anonymous.ru, die sind fast verdrängt. Ist das ein Erfolg letztlich Ihrer Arbeit? Würden Sie sich das sozusagen ans Revers heften? Als Teil würde ich mir das auf jeden Fall ans Revers heften, weil wir sind die gewesen, die die Fakten gecheckt haben, markiert haben und damit dieses Ranking, Runterranking ermöglicht haben. Aber das eigentliche Ranking, das ist Sache von Facebook, das ist in deren eigenen Verantwortung, deswegen ist das deren Sache. Facebook möchte jetzt auch, hat bekannt gegeben, es sollen auch Fotos und Videos verifiziert werden. Ist das eine Sache, dass Ihr Team auch machen soll oder braucht es dafür andere Spezialisten? Nee, ich glaube, das ist so eine von den Sachen, die haben wir auch immer drauf gedrängt, dass das passiert, dass wir das machen können, weil es geht weniger darum, dass Fotofakten geschickt werden mit gefälschten Bildern, sondern sehr, sehr viele Fake News werden verbreitet über Memes. Also Bilder mit Text und der Text ist der falsche Fakt. Und die Sachen wollen wir bewerten können, da wollen wir drauf arbeiten können. Und das ist unsere Kernaufgabe. Fucking Memes, Alter. Memes. Oh Mann. Wir haben eine Democratic Meme Factory und die kommt nicht mal auf irgendwie 1000 Follower, okay? Also ich habe bei unternehmensregister.de habe ich nachgeguckt, Korrektiv, und die Gesellschaft heißt Korrektiv, Verlage und Vertrieb für die Gesellschaft UG, haftungsunbeschränkt. Das ist ja also privat, ohne dieses Gemeinnützige. Und die mussten aber noch keinen Finanzbericht vorlegen, müssten sie eigentlich, sie sind spät dran. Sie haben dafür wahrscheinlich schon eine Strafe bekommen, weil du darfst länger, also 2015 wurde sie gegründet am 12.02. und du brauchst innerhalb von 2 Jahren musst du einen Finanzbericht vorlegen, sonst zahlst du eine Strafe. Und Gesellschaft UG bedeutet aber, dass sie halt sehr klein sind, dass sie weniger Einlagen wie 25.000 Euro haben. Also ist noch ein ganz kleiner Keks, der gebacken worden ist. Allerdings ist das Korrektiv hervorgegangen aus dem Puls Recherchen für die Gesellschaft Gemeinnützige GmbH in Essen, die am 06.01.2014 gegründet worden ist, und Korrektiv haben sie sich umbenannt erst in 2015. Und in 2015, als sie das vorangegangene Puls umbenannt haben, haben sie dann auch den normalen Verlag gegründet als UG. Ja. Hey Leute, ich habe gerade einfach mal nachgeschaut auf Twitter hier, die Democratic Meme Factory, die wir ja vor irgendwie letzten Stream da gerade mal irgendwo gehabt haben in dieser fetten Liste von dem, wie viel Geld wem gegeben wird, ne, von Steuergeldern. Die hat nicht einmal 200 Follower, ist seit November 2017 aktiv. Ich habe mit dem Projekt, was ich mache, mehr Erfolg und bekomme keinen Cent vom Staat, okay? So, ich mache einen größeren Beitrag in Meinungsfreiheit, Aufrechterhaltung, bin gegen Zensur mit dem, was ich mache, und ich bekomme kein Geld vom Staat. Und ja, die Opex, bekommen Geld vom Staat, Opex, haben 100 Tweets und bekommen Opex, fucking Geld vom Staat. Die sind ja auch für die Demokratie und du bist ja dagegen. Also jetzt kannst du mal aufhören, okay? Das ist nur, es ist nicht nur die. Das du bist doch der, die Kosten verursacht, hör auf. Nicht nur die. Hate Breach, politische Medienbildung für Meinungsfreiheit und Demokratie gegen Hate Speech und so, ne? 124 Follower, okay? Helden statt Trolle, ja, gemeinsam gegen Hate Speech, 127 Follower. So, die einzigen, die so irgendwie ganz groß sind, sind nohatespeech.de, aber selbst da wurden die überholt von einem Troll-Account, Alternativ-Satire-Account, der sich pro-Hate-Speech einsetzt, so das Ganze invertiert. Ja? Und der hat auch kein Geld vom Staat bekommen. Was ist da los, Staat? Warum? Also wir brauchen ein Gesetz, was weitere Initiativen gegen Hate-Speech verbietet, weil Helden statt Trolle ist jetzt schon wieder irgendwas Neues. Und wie viele Initiativen gibt es denn da? Das Doppeleinhorn. Das Democratic Meme Factory. Das Doppeleinhorn hat gerade mal 400 Follower. 400 Follower haben die. Und die werden überall gepusht. Überall. Leute gehen auf Konferenzen, reden darüber. Hier, Doppeleinhorn. Alter, was ist da los, Mann? Nein, keiner hat Bock auf euren Scheiß. Geht weg, der Markt hat gesprochen. Ja, übrigens an der Stelle kann ich kurz nochmal darauf hinweisen, dass die Dame von der FDP, die Unter anderem mal bei einer Veranstaltung in Hannover gesagt hat, dass eine gute Initiative irgendwie gegen Hass im Netz wäre, dieses Ding hier, Fearless Democracy von dem Heini, der diese Verleumdungskampagne gegen diverse Medienhäuser gefahren hat, mit kein Geld für rechts. Die ist jetzt Vorsitzende der Jungen Liberalen geworden. Na super. Klasse. Mann, was ist denn das? Da sind überall diese ganzen Scheißinitiativen. Schon wieder eine neue. HateSpeech.net. Ja, da hat jemand HateSpeech.net ge gesagt. Hier, so eine Webseite, so ein Blog, ne? Die Seite selbst hat 80 Follower. Der Typ, der es betreibt, hat 165. Aber erstmal hier Promotion in Linguistik zu Hate Speech und verbaler Aggression online. Bildungsreferent für Rassismuskritik, Anti-Hate Speech Trainer. DAF, DAZ-Lehrer. Hier, Sebi Zollner, Sebastian Zollner, auf Twitter. Bitteschön. Ja, aber Hate-Speech-Trainer. Hate ist. Das ist doch cool eigentlich. Läufst du dann immer neben ihm her und jedes Mal, wenn er sagt, irgendwie, Wenn er was sagt, schreibe ich wenn das er bei zu mir auf die seinem Seite. Mob sagt, wollen wir rausgehen, kriegt er eine gehauen. Und jedes Mal, wenn er den Mobs Pfötchen geben lässt, kriegt er auch eine gehauen. Ja, du musst drei Sätze Rechthaberei und dann nochmal drei Sätze irgendwelche demokratischen Memes. Leute, also wirklich, wenn ihr mal was Anständiges sehen wollt, okay, dann habe ich, wie gesagt, eben so ein Projekt, das ich halt mit der Unterstützung hier von den anderen Weltraumaffen mal so Webspace-mäßig und so betreibe. ThatSafeSpace.net, okay, geht da drauf, da sind alle Aussagen, die von irgendwelchen Gruppierungen, egal von welchen, zensiert werden sollen, alle drauf und können bewertet werden, ausgetauscht werden und neue hinzugefügt werden. Macht einfach mal das, ich habe keinen Bock mehr drauf. Meine Fresse. Mein Safe Space. Ja, mein Safe Space. Ja. Außerdem spendet auch bitte an die OPEX-Dienstleistungsgesellschaft UG. Genau, ja, ich habe einen PayPal-Account. Wenn ich da mal irgendwie ein bisschen Geld bekomme, dann freue ich mich schon echt hart. Ich brauche keine Tausende von Euro, aber wenn wer übrig hat, dann freue ich mich da echt And turn off that pesky adblock. Ich glaube, das ist so Welt ein bisschen, ne? Momentan ist das mit dem Hate Speech schon vor 10 Jahren natürlich das eben Medienkompetenz. Nur 10 Jahre Medienkompetenz bezahlt. Jetzt bezahlen sie 10 Jahre oder 5 Jahre Hate Speech Aktionen. Ja, es sind eben so Projektdinger, die sich da, weiß nicht, Das ist sozusagen Leute und BU. jetzt hier ausdenken müssen in den Einrichtungen da vor Ort. Ja, es ist natürlich auch ein Meme, aber es ist eben auch nur eine Welle und ich glaube, momentan ist sie gerade dabei, so langsam abzuebben. Ja, aber Also, das Problem ist Hate Speech. Hate Speech ist eine Sprachkategorie, eine Kategorie für bestimmte Art von Sprache, ja, die immer verwendet wird, um dann totalitäre Werkzeuge gut zu heißen und zu sagen, weißt du was, du brauchst deine Freiheit nicht, um andere Ideen zu sehen. Die sind eh falsch. Komm, ich Das bin ist ja dein großer richtig. Bruder, ich Also verstehe, auf einer anderen Ebene, ne? Ich habe hier einen Live-Leak aus dem Reconquista Internet Discord-Server. Man muss ja unterscheiden. Nicht jedes Häufchen ist braun, aber jedes Häufchen stinkt. Ja, sehr schön. ja. Aber was ich zu diesem Abwerben noch mal kurz sagen wollte, also bisher ist es ja so gewesen, dass diese Organisationen, obwohl sie ja so erfolglos sind, wie OPEX gerade dargelegt hat, jedes Jahr mehr Geld bekommen haben. Und das Ganze soll ja auch in der neuen Legislaturperiode fortgesetzt werden. Das wird halt Ja, ich kann ein interessant Beispiel werden, geben. was damit passieren wird. Soll ich ein, ja, ich kann ein Beispiel geben. Und zwar kriege ich ein Newsletter von Pink Stinks und die hatten eben drin letztens, dass jetzt so eine Theatergruppe oder sowas nicht mehr bezahlt wird vom Staat. Das waren schon mal 35.000 Euro oder sowas. Oh. Ich frage mich halt einfach, wie viel Hirschquellwasser die Ist von nur ein dem ganzen Beispiel, Geld ne? kaufen wollen. Also, da gehen dann plötzlich die Töpfe nicht mehr auf, dann müssen sie sich was anderes einfallen lassen, ne? Ganz Ich krieg einfach. das echt nicht in meinen Kopf, Mann. Was ist das? Warum? Ja, Tja. das ist so, das ist genau ein großer Faktor, ein größerer Faktor als all diese ganzen Fake News und Hate Speeches, ja, die die Gesellschaft irgendwie von innen aufbrechen ist, wenn die Gesellschaft einfach das Vertrauen zum Staat, ja, zu der Kompetenz der Leute, die sich hinstellen und sagen, gib mir die Möglichkeit, ich werde das Richtige tun, ja. Wenn die Leute inkompetent sind und ihr Geld für so ein Zeug ausgeben, ja, das, die Frustration, die daraus entsteht, ja, das ist das, was halt eine Gesellschaft mal irgendwie schlapp macht oder dann halt auch mal radikalisiert in bestimmte Richtungen, ja, weil die Leute dann auf sich allein gestellt sein müssen, ja, und ich meine, wenn ihr gerne irgendwie der große Bruder sein wollt, macht es, aber macht es richtig. Und wenn man euch sagt, guck mal, großer Bruder, du hast da was übersehen, dann seid nicht so böse zu dem und sagt nicht irgendwie weg mit dir, das ist Hate Speech. Ja, es kann doch nicht sein. So, jetzt aber. So, wir haben jetzt hier Frieden in Korea und das ist der Text dazu, oder? Ich möchte einmal ganz kurz dazu eine Sache sagen. ich zufällig war ich genau zu dem Zeitpunkt online, wo die der Staatsakt stattgefunden hat, wo der nordkoreanische Präsident und der, also der nordkoreanische Diktator und der südkoreanische Präsident sich getroffen haben. Und ich war wirklich berührt. Das ging über eine halbe Stunde lang und ich habe mir das angeguckt und ich war überrascht, wie interessant ich das fand. Man hat so ein paar südkoreanische Kommentatoren gehabt, die halt wirklich sich verausgabt haben in ihren Kommentaren, dass sie halt wirklich klargestellt haben, so dass ist wirklich sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, dass das hier passiert. Das gab es noch nie. Der nordkoreanische Präsident ist einfach noch nie in Südkorea gewesen. Und einfach, ja, also ich hatte von Anfang an Hoffnung, dass es gut läuft mit Nordkorea und Südkorea. Und tatsächlich, meine Hoffnung ist bestätigt worden, es läuft immer besser. Die haben mittlerweile eine Erklärung abgegeben, die hier eingeblendet wird. Da stehen Sachen drin, die hätte man sich vor ein paar Jahren einfach überhaupt noch nicht vorstellen können. Ja, die reden davon, dass komplett Korea denuklearisiert wird, was ja alle fordern. Und wie ich es vorher schon mal gesagt habe, Kim Jong-un fährt halt die Strategie, dass er mit Verhandlungspositionen in die Verhandlungen reingeht, die für ihn schon von vornherein klar sind. Beispielsweise, er will keine neuen Nuklearwaffen bauen, er will eine Denuklearisation von Nordkorea und Südkorea, was heißt, dass Amerika nicht mehr seine Truppen in Südkorea stationiert hat, in Klammern. Das muss sich halt noch zeigen, ob das wirklich stattfinden wird, weil da hat Japan auch noch ein Wörtchen mitzureden, weil Japan im Endeffekt durch die Truppen in Südkorea auch noch mit abgeschirmt werden, so wie die das selber sehen. Und aber generell ist die Entwicklung so gut, dass ich einfach nur sagen kann, finde ich klasse. Und es gibt erste Stimmen, die sagen, dass der Donald Trump den Friedensnobelpreis dafür bekommen wird. Das wird natürlich nie passieren. Ich glaube, das glaubt niemand, dass das irgendwie passieren wird. Aber ja, ja, ich wünsche mir für meinen Teil, würde mir wünschen, der wäre den Weg des Echo gegangen nach der Nummer mit Obama, der Friedensnobelpreis. Ja, ich meine, der Friedensnobelpreis, mit dem Nobelpreis gibt es ja auch noch andere Probleme. Ich weiß nicht, ob der Artikel das heute in die Auswahl geschafft hat, aber beim Nobelpreis hat das MeToo-Phänomen auch zugeschlagen. Kommt noch. Okay. Aber generell Nordkorea, Südkorea ist auf einem sehr guten Kurs. Generell die Punkte, die wirklich im Fokus stehen müssen jetzt, sind: Wie sieht das aus mit Japan und Amerika? Weil Japan wird ja durch Amerika noch mit dem nuklearen Schirm in Anführungszeichen geschützt. Wenn Nord- und Südkorea sich entspannt, zieht sich Amerika dann zurück, was Onkel Trump ja sagt, dass er das machen will. Das mögen die Japaner nicht so gerne. Ich glaube nicht, dass da die ganze Friedensbemühung daran scheitern wird, weil ich werde es auch nochmal verlinken später in den Kommentaren. Einfach diese Szene, die halbe Stunde, wie der Kim Jong-un mit dem Moon zusammen einfach durch die Gegend stolziert, und das sieht einfach so entspannt und so locker aus. Also die Sache ist gegessen. Ja, also ich mache jetzt einfach mal eine Prognose. Die Sache ist gegessen. Nord- und Südkorea, da wird nichts Extremes mehr passieren. Aber Augen auf, Iran ist immer noch im Fokus. Da geht es jetzt ab. Nicht mehr in Korea, aber immerhin. Ist auch nicht so schlimm, sind keine Kommunisten. Ja gut, ich meine, die Merkel hat ja beispielsweise ein ziemlich lahmes Statement hingelegt in Amerika. Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber beschämend. Ja, vor dem Hintergrund Deutschland, geteiltes Deutschland, Wiedervereinigung von Deutschland, Nordkorea, Südkorea, Wiedervereinigung. Ich meine, die Parallelen sind offensichtlich, ja. Und die hat einfach nur so lapidar gesagt, so ja, mal gucken, ob das überhaupt passt, ob das überhaupt klappt. Ne? Also, ja. Der Trump hat wenigstens noch gesagt, ja, die haben viel Hilfestellung geleistet bei diplomatischen Beziehungen und so. Und die selber hat nur gesagt, so ja, okay. Also, naja, egal. Merkel halt, ne? So, tankertrackers.com, das ist eine Webseite und ein Twitter-Profil, worauf ich diese Woche gestoßen bin. Das fand ich sehr interessant. Was die im Endeffekt machen, ist, die nehmen einfach ganz normale Daten von Schiffen, Handelsschiffen, und analysieren einfach nur so, ja, wie sind denn so die Bewegungen von den Schiffen? Und unter anderem haben die, wie es hier in diesem Tweet, der hier und Artikel, der dahinter liegt, der hier gezeigt wird, dargestellt wird, wurde halt im Endeffekt nachgewiesen, so ja, Libyen ist ja unter Sanktionen, sage ich jetzt mal, ja, und die können Öl nicht so einfach exportieren, aber durch halt diverse Verzweigungen können die dann das Öl doch exportieren. Und Tanker und Öltanker und Gastanker sind ja, ich sage jetzt mal, eine sehr wichtige Sache für die Welthandelswege, neben Pipelines auch sehr wichtig, fand ich das einfach mal eine sehr interessante Ressource, die würde ich jedem empfehlen, und hier einfach mal direkt einen Fall, wo offensichtlich wird, warum es interessant ist, sich sowas mal anzugucken. Ja, eventuell werden wir in Europa Gesetze bekommen, die Whistleblower etwas stärken. Allerdings würde ich mich da zurückhalten. Aber es sieht danach aus, dass wir zwar auf der einen Seite die Freiheit immer weiter einschränken, aber jetzt gibt es eine Initiative, wo man Whistleblower stärken möchte. Und das ist dann zumindest mal irgendwie was annähernd Positives, aber es ist immer noch ein rohes Ei. Deswegen freut euch nicht zu früh. Hier geht es darum, dass die Progressiven innerhalb der Demokratischen Partei in den USA öfters dazu überzeugt werden, aus dem Rennen auszusteigen, und dass es innerhalb der Demokratischen Partei einen Machtkampf zwischen demokratischem Establishment und progressiven Strömungen innerhalb der Partei gibt. Und der Artikel geht im Detail darauf ein, wie an verschiedenen Stellen versucht worden ist, Progressiven den Antritt bei der Wahl schwerer zu machen oder sie davon abzuhalten. Oh, Entschuldigung, da war ich gemutet. Das geht jetzt ja wirklich hier zack, zack, zack, ne? Clipblitz hier. No Agenda-Hörer wissen, wovon ich rede. Der Swedish King intervenes as Noble Board resignations grow amid sex scandal. Ja, hatte ich vorhin ja schon erwähnt, beim Nobelpreiskomitee gibt es gerade so ein kleines MeToo-Problem, und zwar gibt es da jetzt den 6. Rücktritt. Das ist auch nicht wirklich aktuell, das ist jetzt schon ein, zwei Wochen schon fast alt, und vielleicht gibt es auch schon den 7. oder 8. Interessant bei dem Fall ist, dass eine Dame zurückgetreten ist, die Teil des Nobelkomitees war, weil ihr Mann halt im Fokus von dieser ganzen MeToo-Skandalsache war. Aber 5 andere mussten vorher schon zurücktreten. Und ja, ich hatte es überhaupt gar nicht mitbekommen, weil das 6 Leute aus einem Komitee von 18 Leuten, ja, 6 von 18 sind jetzt schon zurückgetreten, ja, so, vom Nobelpreiskomitee, wegen sexueller Belästigung, MeToo, Hashtag MeToo, ja, und der schwedische König musste im Endeffekt ein öffentliches Statement abgeben und sagen, ja, nee, der Prozess ist natürlich über jeden Verdacht erhaben, und wir werden das natürlich alles aufklären, und der Nobelpreis ist eine Institution, und ja, das kann jetzt jeder bewerten, wie er es selber sehen wird. Ich finde das einfach interessant, dass halt auch sogar so eine krasse Institution anfällig ist für diese ganze MeToo-Sache. Ja, ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich dachte, Anschlüsse sind überall, ne? Ist denn da irgendwas gewesen jetzt konkret oder sind die einfach so alle geflüchtet sozusagen, bevor ich was damit zu tun, oder bevor ich damit in Zusammenhang gebracht werde, höre ich lieber direkt auf oder was? Also bei dem konkreten Fall, der in dem Artikel behandelt wird, da geht es ja darum, dass die Ehefrau von jemandem, der, ja, also ich meine, der hat mehrfach ist dem nachgewiesen worden, dass der halt schon falsch gehandelt hat und es war halt die Ehefrau, die deswegen zurückgetreten ist. Die 5 Fälle davor waren halt die typischen MeToo-Skandale, so ja, he said, she said, ja. Ne? Ach, da war jedes Mal was. Da sind jetzt nicht einfach irgendwie 5 Leute sozusagen gleichzeitig nein, abgehauen. Nein, die sind nicht einfach zurückgetreten. Nee. Da war schon was, ja. Und nun kommen wir zu den wirklich wichtigen Sachen. MeToo kann man abschreiben. Nordkorea kann man auch abschreiben. Was mit den Öffentlich-Rechtlichen, mit Ebe und Dorian passiert ist, kann man auch abschreiben. Wir kommen nun wirklich zu den tatsächlich wichtigen Fragen, die Menschen auf der Zunge brennen und Dinge, die sie wirklich mal wissen wollen und jetzt mal nicht mehr nur so Allgemeinplätzchen, sondern mal tatsächlich die harten Fakten des Lebens. Auf dieser wie oft passt die Schweiz in Brasilien rein? Genau, auf dieser Karte sehen wir, wie oft die Schweiz in Brasilien reinpasst. Und tatsächlich ist die Anzahl über 2. Ich wiederhole, die Anzahl ist über 2. Da habt ihr es auf der Karte. Ich finde das wichtig. Da habt ihr es. Hier, Funk, ja. Ne, gibt uns mal ein bisschen Geld hier. Das ist hier, also wir können auch eine Dienstleistungsgesellschaft gründen. Und dann, ne, also für euch. Ja. Ich dachte, ich lebe in einer Dienstleistungsgesellschaft. Nee, du lebst im Niedriglohnsektor. Boah, du Arsch. Also ich wär eigentlich schon zufrieden, wenn ich der Hate-Speech-Meister von Deutschland wäre. Mehr will ich nicht. Weil dann bin ich Hate-Speech-Meister und löse die ganzen Hate-Speech-Initiativen einfach auf, weil braucht keiner. Du musst echt weniger Wodka, Opel. Alles ist kein Wodka, das ist Saft. Ey, wisst ihr was? Na? Wisst ihr, wie so Marktdominanz aussieht. So. Dominanz. Das sieht so aus. Hier, da guck mal. Ne? Jetzt scrollen wir noch ein Stückchen weiter runter, liebster Chris. Wir sehen hier, wie die Marktdominanz auf dem Suchmaschinenmarkt aussieht. Guck mal. Und du hast halt Google mit halt über 90% und halt 9,2% sind die anderen. Und es ist halt erschreckend. Also du hast ein absolutes Marktmonopol und die anderen existieren eigentlich nur für, ich weiß nicht. Ich meine, Amazon ist es wirklich, ja klar, Suchmaschine, aber hat Amazon eine Suchmaschine oder ist es einfach nur deren ihre Suche von ihrem Shop? Also Facebook, ist das wirklich auch Suche? Ich keine Ahnung, Yahoo und Bing sind eigentlich die einzigen wirklichen Mitbewerber, Amazon und Facebook. Wurden zwar auch aufgenommen, aber würde ich jetzt noch nicht mal mehr dazu packen. Also ist schon ja, heftig. Bei Amazon gibt es genauso viele Suchen, nur die werden halt über Google gemacht und werden über Amazon weitergeleitet und aber das ist was anderes. Aber was ich da sagen wollte, ich finde die Grafik ist, obwohl sie natürlich sehr eindrücklich ist, ist sie auch so ein bisschen unehrlich, weil man sieht auf den ersten Blick, links unten steht YouTube 4,3% und wenn man oben guckt, Google including YouTube. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht verlese ich mich, ja, aber Google including YouTube und da steht YouTube nochmal separat. Ich dachte, dass YouTube ungefähr ein Drittel aller Suchanfragen hat, verglichen mit Google im Moment. Das waren so die letzten Zahlen, die ich im Hinterkopf hatte. Ist das eine europäische Grafik oder? Ja, also ich kenne diesen Artikel jetzt nicht. Ich hatte ganz andere Zahlen im Hinterkopf. Und zwar, dass Google natürlich absolutes Monopol hat. Und wenn man YouTube zu Google dazu zählt, natürlich. Aber dass tatsächlich viele Leute stattdessen, dass sie, was weiß ich, irgendwas bei Google eintippen, wie mache ich dies und das, tippen die es halt direkt bei YouTube ein, weil sie wissen, da kriegen sie direkt ein Video. Ja, wie mache ich, keine Ahnung, wie backe ich mir leckere Kekse? Ja, und dann machen die es bei YouTube und kriegen direkt ein Video. Und 4,3%, das kann ich in dem Kontext irgendwie nicht glauben. Zu deiner Frage, das oben ist die Summe der roten Bereiche, die 90,8. Okay, aber 4,3% trotzdem. Das ist, also wie gesagt, die letzte Zahl, die ich im Hinterkopf hatte, ist, dass ein Drittel aller Google-Anfragen also nicht explizit YouTube-Videosuchen sind. Okay. Ja, und an der Stelle möchte ich empfehlen, die Bing-Bildersuche ist besser als die Google-Bildersuche. Und DuckDuckGo ist sowieso das Einzige, was ihr bei Google eingeben solltet. DuckDuckGo. Bing it, Baby. Bing it. Bing ja, it, Baby. Ist doch auch Microsoft. Oh, kein Mensch. Ja, Kartellamtschef Mund sieht Möglichkeiten der Politik gegen Monopolbildung in der Digitalwirtschaft begrenzt. Und zwar warum? Wegen der Plattformökonomie. Sind wir wieder bei der Plattformökonomie. Das Thema hatten wir ja öfters. Und im Endeffekt geht es darum, dass der Kartellamtschef sagen wir es mal so. Kartellamt in Deutschland ist ein nicht sehr einfacher Job, weil alle Unternehmen, die extrem groß werden, sind Monopole. Und die sind einfach auf Marktsektoren unterwegs, wo es keine Konkurrenten gibt. Und wenn es irgendwelche Marktkonkurrenten gibt, dann sind die ganz schnell einfach auch das Monopol und wechseln einfach nur den Platz. Ja, denkt an MySpace, denkt an StudiVZ, denkt an Facebook, ja. Und da einfach nur ein paar Gedanken von dem Herrn. Und das wollte ich einfach nur mal sagen zum Thema Plattformökonomie, wie abhängig wir von den Plattformen sind, insbesondere Amazon. Und da würde ich ganz gerne mal die Frage stellen, inwieweit macht ein nationales Kartellamt überhaupt noch einen Sinn? Ich sehe den Sinn ja, nach meinem Rechtsempfinden, nur in den Umständen, in denen wir uns befinden. Inwieweit macht ein nationales Kartellamt überhaupt noch einen Sinn? Vielleicht kann mir das ja irgendjemand erklären in den Kommentaren, weil ich kann mir die Frage nicht erklären. Ja, weil so Sachen wie NetzDG haben sie ja dann auch keine Einflussmöglichkeiten, von daher machen sie in der Beziehung auch keinen Sinn. Genau. Ja. Hier ist eine Liste von Sachen, die Facebook nicht mehr zulässt, die Facebook filtert. Dazu muss ich direkt sagen, ich wollte mich dann noch so ein bisschen mehr eingraben. Ich war diese Woche leider stark gefordert, deswegen konnte ich mich mit nicht so vielen Sachen beschäftigen, wie ich gerne wollte. Hier wird auf eine Änderung in den Facebook-Bedingungen hingewiesen. Und in diesen Bedingungen scheint es anscheinend eine Liste zu geben von 8000 expliziten Ausdrücken, die halt einem gewissen Filter bzw. einem gewissen Algorithmus unterliegen, der feststellt, dass diese Begriffe halt schlechter gestellt werden sollen in den ganzen Algorithmen. Ja, ich habe die Liste nicht gefunden. Wie gesagt, ich konnte mich damit noch nicht so ganz beschäftigen. Vielleicht klickt ihr euch einfach mal durch die ganzen Links durch und findet das. Und das war es eigentlich auch schon. So, kommen wir zum Thema Starbucks. Der Bezug wird nicht so direkt klar, aber es gab ja letzte Woche so eine kleine Kontroverse mit Starbucks. Da wollte ich einfach mal drauf zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die Kontroverse mitbekommen. Es ging darum, dass im Endeffekt ein paar Leute in Starbucks von der Polizei abgeführt worden sind und danach gab es einen Shitstorm im Internet und eine amerikaweite Starbucks-Boykott-Aktion und Comedians, die zu Starbucks gegangen sind und gesagt haben, so, ja, hier, ich bin schwarz, ich hätte gerne meinen kostenlosen Kaffee als Ausgleich so dafür, dass ihr halt so scheiße wart zu anderen schwarzen Leuten. Im Endeffekt hatte die ganze Sache den Ursprung, dass halt zwei Leute in einem Café waren und mit jemand anders über irgendwelche Sachen gesprochen haben, dass sie irgendwie ein Business zusammen starten und dann wollte einer aufs Klo gehen und dann hat er keinen Kaffee gekauft und nichts gekauft und deswegen durfte er nicht aufs Klo gehen und dann hat er sich beschwert und dann kam halt irgendwann die Polizei und dann wurden die in des Ladens verwiesen und dann gab es halt nationalweite Proteste. Und zu dem Hintergrund wollte ich einfach mal so als kleine Verbrauchermessage einen Artikel verlinken, wie so die Sachen in Deutschland aussehen. Kann man sich einfach in ein Restaurant reinsetzen, ohne was zu kaufen, ohne was zu bezahlen? Kann man einfach auf ein Klo gehen? Kann man verlangen, auf ein Klo zu gehen? Wie oft muss man nach der Rechnung fragen, bevor man einfach gehen kann, ohne zu zahlen? Spoiler Alert, man muss immer seinen Namen hinterlassen. Man kann nicht einfach gehen, ohne zu zahlen. Diese ganzen Sachen sind hier in diesem Artikel von der DEHOGA zusammengefasst. Seltsamerweise auf Xing, keine Ahnung, aber ist sowieso Archiv. Nicht schlecht, steht da das Korkengeld drin? Bitte? Steht da das Korkengeld drin? Also wenn du eigene Getränke mitbringst, dann musst du so viel bezahlen bei dem Wirt, wie das in seinem Laden kosten würde. Ja, das Korkgeld, das wird auch angesprochen. Ja. Also ich finde diesen Artikel relativ interessant, weil er einfach eine Übersicht über ganz viele verschiedene Sachen hat, die man sich vielleicht immer mal gefragt hat. Und ja, die ganze Starbucks-Angelegenheit könnt ihr euch ja nochmal im Internet nachvollziehen. Ich fand das einfach extrem witzig. Vor allem auch der eine Comedian, der halt wirklich in Starbucks reingegangen ist und gesagt hat, yo, ich hätte gern meinen kostenlosen Kaffee. Und danach ist er halt ins Fernsehen gekommen und hat im Fernsehen halt gesagt, so, yo, ich wusste ganz genau, wenn ich das mache, komme ich ins Fernsehen, weil ihr seid alle, ne, ihr seid alle halt, ne? Ja, wisst schon, was ich meine. Okay. Ja. Es könnte ein Artikel von mir sein, ist es aber nicht. Das ist bestimmt einer von Abel. Hier geht es darum, wie Deutsche und Amerikaner sich gegenseitig wahrnehmen. Und weiter unten sind ein paar hübsche Grafikchen so davon, wie man sich gegenseitig wahrnimmt. Also seitdem Trump natürlich übernommen hat, Obama haben die Deutschen abgefeiert, seitdem Trump übernommen hat, ist er noch unbeliebter wie Bush zu seiner Endphase, kann man sagen. Und USA sieht Deutschland als nicht ganz so wichtigen Partner, die Deutschen sehen die USA als wichtigen Partner und das ist halt ganz interessant, wie denn so der Durchschnittsdeutsche denn so den Amerikaner, ja, wahrnimmt. Und in dem Link könnt ihr euch dann die Studie im Detail anschauen. Also ich fand auch die Grafik ziemlich krass, wie Obama abgefeiert worden ist und wie Trump komplett abgestürzt ist. Also. Ja, und ich möchte da auch nochmal die Gegenposition erwähnen, weil ich sehe, dass der andere Artikel, den ich eingereicht habe, hat es ja nicht in die Auswahl geschafft. Kann ich aber auch verstehen. Merkel ist ja gerade bei Trump gewesen und ich werde die Pressekonferenz von Merkel und von Trump auch nochmal verlinken. Ihr dürft euch nicht erschrecken. Ich werde einen Drittlink von RT.com verlinken, einfach aus dem Grund, weil die niemanden übersetzen. Halt, die haben das Deutsche im Original und das Englische im Original und ich gehe einfach mal davon aus, ihr versteht das. Ihr müsst euch das einfach mal anhören. Ich war wirklich, wo ich das gehört habe, ich war wirklich frappiert, wie schlecht das Verhältnis zwischen Amerika und Deutschland ist. Und ich meine jetzt nicht von Seiten von wegen, ja hier, wir mögen Amerika nicht wegen Trump. Nee, nee, nee. Andersrum. Was der Trump teilweise für Sachen gesagt hat über Deutschland und was die Merkel teilweise für Zugeständnisse gemacht hat. So, ja, ja, das stimmt schon. Ja, so. Also, ich finde es wirklich sehr schade, weil ich habe ja ein sehr, sehr, sehr inniges Verhältnis zu Amerika und ich finde das wirklich sehr schade, weil Amerikaner haben Deutsche immer geliebt, ja, und ich nehme einfach mal ein Beispiel. Falls ihr euch erinnert, so nach 9-11 gab es ja hier so, ja, die Franzosen, bla, bla, bla, und dann gab es nicht mehr die French Fries, sondern die Freedom Fries, ja, und jetzt ist es genau andersrum. Jetzt der Macron bei Trump, die Franzosen sind die Lieblinge und die Deutschen sind wieder die Buhmänner. Ach, das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, und aber das liegt nicht nur an dem Trump-Bashing. Das hat ganz andere Gründe, leider. Ja, Und ich will's auch nicht nur der Merkel vorwerfen. Was soll die machen, ja? Ich meine, die hat eine schlechte Figur hingelegt, aber ich meine, was soll sie auch machen, ne? In den USA hat sich der Kanye West auf die Seite von Trump geschlagen und hat eine Kommentatorin embraced, also halt promoted, Candace Owen, die auch schon mal dem einen oder anderen bekannt ist, der mit Gamergate zu tun hat. Die hat damals eine Anti-Troll-Kampagne gestartet und ist mit der Zoe Quinn aneinander geraten und hat dann festgestellt, dass die Progressiven total durchgeknallt sind, und dann hat sie später einen YouTube-Channel gegründet, der Black Red Pill hieß, und jetzt heißt sie mittlerweile nur noch Candace Owen und tut halt die Progressiven bashen, und Kanye West hat halt meinte, dass er sie halt abfeiert, und ich wollte nur darauf hinweisen, dass sozusagen in der Popkultur gerade in den USA einiges passiert, und man sagt ja immer, Politics is downstream von Culture, also brauchst du ungefähr 10 Jahre, bis das, was in der Kultur halt am Laufen ist, in der Politik ankommt, und es ist interessant, dass halt sozusagen jemand, der halt einfach ein Twitter-Profil mit 13 Millionen Menschen hat, der halt bekannt ist wie ein bunter Hund in der amerikanischen Gesellschaft, jetzt halt öffentlich sich eher auf die republikanische Seite schlägt, wie auf die demokratische, was halt unüblich ist für die Celebrities in den USA. Und das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass gerade in der Kultur einiges am Passieren ist. Genauso wie der MeToo-Backlash denke ich, dass hiervon nochmal mehr kommen wird, wie man denkt. Und einfach nur 13 Millionen Menschen, die ihn mögen, also als Wählerschaft macht es halt schon viel aus. Wenn auch nur 1 Million Menschen anders wählen in der Wahl, kann das schon viel ausmachen. Also, und BuzzFeed hat natürlich dann sofort festgestellt, dass er alt-right ist und dass er den Scott Adams, den Dilbert-Zeichner, retweetet hat, und dass das nicht gut ist, weil das halt alles alt-right-Menschen sind, und tatsächlich sind es halt nur Kritiken an der progressiven Strömung, und es ist ganz interessant. Also mich freut es, dass der Scott Adams ein bisschen Aufwind bekommt. Der hat auch ein ziemlich gutes Buch geschrieben, Win Bigly, darüber, warum Trump gewonnen hat. Und generell ist es halt sieht wie nichts aus, aber da wird mehr von kommen. Also das sind größere Bewegungen innerhalb des kulturellen Spektrums, weil einfach so ein Umschwung viel bedeutet. Und ja, mal gucken, was da noch so passiert in den USA. So, ich habe dich mal ausreden lassen, aber jetzt gebe ich mal den Kontrapunkt dazu. Ich sehe das ein bisschen anders. Die ganze Sache mit Kanye West, also an sich hast du schon recht, es hat sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt und hat sehr viele Leute getriggert und hat auch sehr viele Leute nicht nur negativ getriggert, sondern auch viele Leute dazu gebracht, nachzudenken. Aber es ist, ich sehe es jetzt nicht so, dass der Kanye West jetzt gesagt hat, so, yo, ich bin jetzt Republikaner und ich schlage mich auf die Seite von Trump und so. Dazu muss man ja auch sagen, der Kanye West hatte ja vor ein paar Monaten auch so ein paar Kontroversen, wo es halt schon mal so in die Ecke ging, wo er dann auch erstmal ein paar Wochen abgetaucht ist und dann wieder aufgetaucht ist. Und ja, aber das hat er auch schon 20 Mal gehabt. Also der hat genau, schon öfters... Genau, deswegen, also ich will es jetzt gar nicht kleinreden, ja, es ist generell gut, vor allem, genau wie du gesagt hast, dass halt der Scott Adams halt so ein bisschen gepusht wird, ja, weil der Scott Adams ist halt meiner Meinung nach halt ein sehr guter, ideologischer Stratege von der rechten Seite, der halt so tut, als ob er ein Linker wäre. Meine Meinung. Ich habe alle seine Bücher gelesen. Meine Meinung. Ich finde ihn trotzdem gut, ja. Aber man muss ihn halt als das sehen, was er ist. So sehe ich das. Und dass Kanye West jetzt halt diese Sache macht, ist nicht nur ein reiner Marketing-Gag. So sehe ich es auch nicht. Das sagen ja auch viele Leute. Aber ich würde es jetzt auch nicht überbewerten, weil ich glaube, er will sich halt nur so ein bisschen anders positionieren. Und der Effekt, dass viele Leute darauf aufmerksam geworden sind, das finde ich auch sehr gut. Candace Owens, ja, ist okay. Ja, gibt es auch Probleme mit der Person, die ich habe, aber Ja, ich weiß nicht, die kennen das, die finde ich furchtbar. Überbewerten, aber ich möchte doch so ein bisschen, weil du hast halt wirklich sehr enthusiastisch gemacht, der hat sich auf die Trump-Seite geschlagen, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ja, aber Trump hat halt keinen wirklichen Support von der kulturellen. Aus dem linken Safe Space rausgewagt. So, und das alleine ist ja schon bemerkenswert für jemanden, der halt so eine Exposition hat zu seinem Publikum. Man denke an Taylor Swift, was mit der passiert ist. Ja, nur als Beispiel, weil ich würde sagen, Taylor Swift, Kanye West, ungefähr ähnliches Niveau. Vielleicht irre ich mich, keine Ahnung. Was denn mit der passiert? Aber der ist es ja nicht so gut gegangen. Nicht sehr gut ergangen, nachdem die sich halt so ein bisschen zentristisch geäußert hat, sage ich jetzt mal. Skeptic Centrism. Okay. Ja, aber das Alex Jones-Ding finde ich großartig. Ach ja, also wie der, ich meine, der arme Alex, wie der geweint hat, wo der Syrien-Schlag war. Also das war ein ergreifender Moment, muss ich wirklich sagen. Was du dir für Sachen anguckst. Ja, ich habe da auch nichts mitbekommen. Davon distanziere ich mich. Was ich mir angucke, wie hast du das nicht gesehen? Man konnte dem noch gar nicht entkommen, wenn man online war. Also ich schon. So nicht. Ich mache meine Alufolie selber. So, und an der Stelle nochmal, Scott Adams, empfehlenswert. Vor allem empfehle ich das Buch How to Fail at Blah Blah and Still Win. So, also nicht das Win Bigly. Das Buch heißt How to Fail at Blah Blah. Ja, also ich kriege den Titel nicht mehr hin, aber ich meine, so viele Bücher kann auch nicht geschrieben. Das muss aber ein gutes Buch sein, wenn du noch nicht mal mehr den beste Titel How to Fail at Blah Blah and Still Win Big. So, ich glaube, das war der Titel. Und wenn er falsch ist, egal. Aber Win How to in den Wald gehen und still win. Sorry, Price, hab dich lieb. Sorry. Nein, How to fail at almost everything and still win big. Kind of the story of my life. Da wird er wahrscheinlich erzählen, wie er seine Fuck you, also sein Fuck you Money bekommen hat. Nee, aber das Buch ist wirklich gut und ich muss sagen, es ist Win Bigley, ja gut, könnt ihr lesen, aber ja, wenn ihr die Weltraumaffen hört, braucht ihr Win Bigley auch nicht zu lesen. Dann bist genau, dann habt ihr keine Chance. Ja, aber an dem Punkt würde ich zustimmen. Also Win Bigley ist schon nicht schlecht, aber wenn ihr uns zuhört, dann wir sind halt besser. Aber ich beneide euch auf jeden Fall, liebe Zuschauer, dass ihr was gegen die Gedankenpolizei macht. Und dass ihr diese Kontrollfreak-Vampire da seht. Am besten Kontrollfreak-Knoblauch bereithalten. Ja, und Kreuz aufhängen. Auf jeden Fall. Ja, eben, was eine Überleitung. Hammer. Also ich muss sagen, das Meme mit dem Hakenkreuz als Schatten hat sich ja extrem angeboten und mich hat das gewundert, dass... Wir wollen den Beinen ein Signal der Selbstvergewisserung setzen. Wir wollen ein Signal der Identität setzen. Wir wollen uns zu unserer christlich-abendländischen Prägung bekennen und deswegen ist für uns ganz klar, dass wir nicht, wie manche wollen, Kreuze abhängen, sondern aufhängen. Ganz normal in jeder Behörde, im Eingangsbereich sichtbar, als Signal einfach, wo dieser Freistaat Bayern herkommt und was seine Prägung ist. Dies ist kein Angriff auf andere. Dies ist auch keine Verletzung der Religionsfreiheit und Neutralität, sondern nur ein kulturelles Symbol, das wir in Bayern aber ganz besonders schätzen. In Bayern sollen Kreuze hängen. Oh Mann, aber ich verstehe nicht, warum hat dieser Martin Sellner jetzt in Bayern was zu sagen? Ja, unsere Identität, das ist doch das gleiche Geschwurbel, was von denen auch kommt. Ja. Gut also gesagt. Wir hatten die Diskussion ja schon zweimal, 1995 und ich glaube 2002, wo es halt um Kreuze im öffentlichen Raum ging und da hat man sich dann halt irgendwann entschieden zu sagen, so ja, nee, allgemein alle religiösen Symbole müssen entfernt werden von öffentlichen Gebäuden und halt auch Halsketten, Lehrer, bla bla bla bla bla. Allerdings ist die Diskussion jetzt ja irgendwie, nachdem sie schon beendet war, nochmal neu aufgefacht worden durch andere religiöse Symbole von anderen Religionen und jetzt haben die einfach gesagt, okay, wenn die das dürfen, dann machen wir unser Kreuz auch wieder hin. Der Krieg der Symbole ist das Wichtigste, wo man mitspielen muss. So habe ich das eigentlich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich denke mal, das ist eher ja, so generell immer wieder das magische Denken von wegen Wir haben irgendwelche Probleme in diesem Land, wie können wir das lösen? Ja, ich weiß genau, wir müssen uns wieder irgendwie besinnen auf irgendwas. Dämliche Symbolpolitik. Ja. Also, oder genauso wie die Merkel dann sagt, ja, dann ihr habt Angst vor zu vielen Muslimen im Land, dass irgendwie der Islam zu viel Einfluss gewinnt, dann geht doch mal wieder in die Kirche, spiel doch mal Blockflöte, dieses ganze Zeug. Ja. Dieses Horn stößt das. Und das hat mich auch echt gewundert bei diesem hier Douglas Murray oder wie er heißt, in seinem Buch, so, dass er zwar zum einen dieses Merkel-Ding irgendwie rausstellt, nach dem Motto, Gott, was die gesagt hat, so zu Leuten, die sich Sorgen machen. Und auf der anderen Seite dann halt auch wieder dieses von wegen, ja, hier, wir müssten eigentlich alle mal wieder ein bisschen religiöser werden und das ist so schade, dass wir irgendwie unsere Identität und blablabla. Ja, das ist im Moment so ein Trend auf jeden Fall. Es war ja bei diesem hier von Jonathan Haidt war es ja auch so ein bisschen so dieses von wegen, ja, die bösen neuen Atheisten haben irgendwie die Religion verteufelt, aber das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt und blablub und hier mit dem Buch vom Will Beck, das wird ja auch bei dem Strange Death of Europe wird das ja auch erwähnt, dass hier Unterwerfung, da geht es ja auch quasi um den Protagonisten, der irgendwie diesen einen französischen Literaten dahinterher eifert, dem irgendwie Professor war für den und der hatte irgendwie so eine Hinkehr zum Katholizismus, was ihm irgendwie dann nicht gelingt und stattdessen ja ist dann halt greift dann der Islam da immer mehr in die französische Gesellschaft ein. Also ich wäre generell dafür, dass wir Religionsfreiheit so auslegen, dass wir versuchen, die Menschen dahin zu führen, dass sie frei von Religion werden. Ja. Also, das ist ja auch buchstäblich der Grund für Religionsfreiheit als so eine Möglichkeit, die man da hat. Also, dass du. Die eröffnet eben das. Also, die eine mögliche Interpretation, die dieses Recht halt oder das Gesetz halt ermöglicht, ja, diese Freiheit ermöglicht, ist frei von Religion zu leben und dennoch alle Menschenrechte und so weiter zu haben. Das heißt, im Grunde kannst du eben schon moralisch guter Mensch sein und nicht religiös sein. Das ist genauso, wie du für Frauenrechte einstehen kannst und kein Feminist sein musst, wie du halt einfach alle die Sachen sein kannst, also ein guter Mensch sein kannst, ohne eine Ideologie zu haben, die du halt irgendwie bis aufs Blut verteidigst. Ja? So brauchst du nicht. Muss nicht sein. Nimm doch die guten Sachen, wirf die schlechten weg, assoziier dich nicht damit, keiner hat mit dir ein Problem. Es ist so, OPEX will weiter. Flüchtlinge wegwerfen. Könnt ein guter Mensch sein, ohne euch einem politischen oder ideologischen Lager zuordnen zu müssen. Das finde ich ist eine gute Message. Ihr könnt mit euren einzelnen Taten gute Sachen machen und ihr seid gute Menschen. Ihr müsst nicht hundertprozentige sein. Ja, aber damit Gutmenschen, hundertprozentige Kapitalisten, hundertprozentige was auch immer. Ja, aber damit gehst du ja eigentlich Diebstahl von geistigem Eigentum, weil diese DNA kommt ja wieder aus der christlichen Kirche. Ja, also die einzigsten guten Menschen sind die Menschen, die hin und wieder in den Wald gehen, muss ich sagen. Also ja. Wenn du nicht hin und wieder in den Wald gehst, dann bist du einfach ein schlechter Mensch. Also, wenn du nicht in den Wald gehst, kommt der Wald irgendwann in dich. Ey, Abel, ich war in einem Museum, okay, zählt das auch? Nein. Wenn's ein muss ich im Wald auch im Museum? Der OPEX war bestimmt in einem Museum für kritische Theorie. Nein. Zählt das auch? Geh in den Wald! Abel, als ich hier nach Deutschland kam, konnten meine Eltern so kein Deutsch, die haben mich zuerst auf eine Baumschule eingeschrieben, okay? Ja, Baumschule also habe ich hier, ich bin als Kind wie Obelix in so ein Bottich gefallen, aber von Wald. Auf der Baumschule von kritischen Theorien. Dann hat OPEX Fliegenpilze gegessen und hatte Visionen davon. Wieder einfach sich in den Bottich von Wald gefallen, Alter. Wer sich die kurzen Fixe in die Amtsstube hängt, der braucht ja kann ja von seinen Bürgern schlecht verlangen, jetzt die Scharia abzulegen. Ne? Ja. Das sehe ich ein bisschen doof an. Ja, eben. Das Beste, also, was ihr tun könnt, um euer überschüssiges CO2 loszuwerden, ist in den Wald zu gehen. Ja. Es wäre halt schon lustig, wenn das so eine Message wäre und das wäre gerade kein religiöser Typ, sondern so ein Atheist, ja. So, dann hätte er keine religiöse Symbolik, die er da hinhalten könnte. Dann hätte er einfach nur so kein Kreuz, aber die Hände so gezeigt, so, da ist nichts. Aber das ist so, das. Ja, ist kein Plan. Auf jeden Fall, um da nochmal was Ernstes zu sagen, ich weiß, ihr seid alle schon in Abmoderationslaune, aber dieses ganze Religionsding, das Problem ist halt eben, klar, die Leute können natürlich kommen und irgendwie sagen so, ja, es ist doch nichts irgendwie, wir hängen doch nur ein Kreuz hin und so weiter und so fort, aber es tendiert halt eben natürlich alles wieder dazu, dass man halt diese Sachen, die da irgendwo mal geschrieben worden sind, die da irgendwo Inhalte sind, dann wieder wörtlich nimmt im Endeffekt, weil ich meine, wenn man da dann schon dran glaubt, dass das wirklich so ist, dass es irgendwie alles irgendwie gemacht ist von einer Person, irgendwie einem Wesen, was man irgendwie kennt und was irgendwelche Sachen von einem erwartet, dann macht es einfach keinen Sinn, das nur so Larifari irgendwie zu nehmen oder so. Und das ist halt eben das Ding, dass diese ja, dieser Larifari-Kram im Endeffekt dann keine Chance dagegen hat, wenn dann irgendwer um die Ecke kommt und sagt so, wir machen das jetzt wieder so, wie es geschrieben steht. Dem hast du dann nichts mehr entgegenzusetzen. Was willst du da entgegensetzen? Humanismus oder was? Das haben wir ja schon alles irgendwie abgelegt dann dafür. Ich kann eine Sache dem entgegensetzen, und zwar Säkularität. Ja, und zwar, ja, aber das ist ja nicht göttlich. Das ist ja auch genau das, was ich meine. Wir hatten ja mal den Konsens erreicht. Alle religiösen Symbole überall, bla, Kreuze, alles, bla. Aber die Diskussion war ja beendet und ist jetzt noch einmal neu aufgefacht worden wegen anderen religiösen Symbolen. Und ich sage ja nicht, dass ich das gut finde oder sowas, nur ich sehe es halt so, dass, weil die religiöse Diskussion auf einer anderen Ebene halt neu stattgefunden hat, gibt es jetzt die Gegenreaktion, dass die Leute sagen, ja, Moment mal, wir haben die Kreuze vor ein paar Jahren abgehängt, jetzt hängen wir sie wieder auf. Und das ist kein guter Trend, weil Kirche und Staat müssen getrennt sein, zumindest auf der exekutiven Ebene. Sonst haben wir extreme Probleme, egal Deus um welche Religion es geht. Egal, die Frage ist, wie schnell entwickelt sich das nach, also wenn wir jetzt das Kreuz wieder an die Wand hängen, wie lange dauert das, bis wir endlich wieder 15 Meter hohe Bronzestatuen von Zeus in die Stadtzentren stellen. Also, ja, wenn das nicht Fall. So lang dauert, würde ich sagen. Ich dachte Marx. Marx, habe ich auch gelesen, ja. Ja, auf jeden Fall diese, ja, also in Bayern gibt es zum Beispiel auch noch das oberste Bildungsziel ist die Ehrfurcht vor Gott, steht da in der Landesverfassung. Also so viel zum Thema nochmal, in welchem Land wir leben. Und von Trennung von Staat und Kirche steht in unserer Verfassung übrigens gar nichts. Ja, da ist ein Selbstverwaltungsrecht drin, da ist Religionsfreiheit drin, da ist natürlich auch drin, dass man nicht zu einer religiösen Eidesform gezwungen werden muss, darf und sowas. Ja. Das ist das Einzige irgendwie, was so ein bisschen Schutz vor dem Religionskram irgendwie gibt. Da steht auch drin, es gibt keine Staatskirche, aber das ist ja auch ein lächerlicher Passus, weil es gibt halt keine Staatskirche, aber es gibt halt zig Staatskirchen. Also. Ja, und außerdem haben wir ja so Sachen wie Strafgesetzbuch, Artikel 166, Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften, Weltanschauungsvereinigung. Mhm. Ja, ne, also so Sachen müssten mal fundamental angepasst und abgeändert werden, damit wir wirklich sagen können, guck mal, wir sind eine freiere Gesellschaft, so. Aber das ist alles LARPing, okay? Eine Gruppe gegen eine andere. Und in der Mitte sind halt die Leute, die keinen Bock auf beides haben, aber die sind dann die Opfer halt drunter. Naja. Ja, und man muss auch immer eine Sache im Hinterkopf haben, es ist immer ein Konsens und immer ein Kompromiss, ja, weil auch wenn man diese ganze Säkularitätssache sehr ernst nimmt, gibt es ja genug Leute, die halt auch sehen, so wie ich beispielsweise, dass kirchliche Träger in Deutschland in dem System, in dem wir zurzeit uns befinden, einen unterm Strich positiven Beitrag leisten zu unserer gesellschaftlichen Kohäsion. Auch wenn man sich natürlich wünschen würde, dass es das nicht nötig hätte. Ich drücke mich sehr vorsichtig aus. Ja. Ich sehe es weniger kritisch als ihr, was die Kirchen angeht. Ich denke mal, das ist klar geworden. Ne? Ja, naja, das ist ein endliches Thema. Wenn ich da jetzt was zu sagen sollte, dann sitzen wir hier morgen noch. Also ja, ja. Insofern. Abmoderation. Ja. Das waren die Weltraumaffen, Dienstleistungsgesellschaft. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ja, beschränkt. Wir sehen uns im Wald. Oder? Das soll nicht ändern. Ja. Oh shit, Abholzung. By the way, Abholzung ist voll schlimm, weil wenn da kein Wald gibt, dann könnt ihr nirgendwo hingehen, um rumzuschreien. Dann weiß ich nicht. Virtual Reality Wald ist euer Freund. Hängt euer Kreuz an der richtigen Stelle. Und bitte falsch rum aufhängen, so auf den Kopf. Lasst euch nicht gendern. Ja. Genau, geht long auf Holz Commodities. Bad Religion.